Die Seminarren. Ja, herzlich willkommen und wunderschönen guten Abend. Willkommen bei den Seminaren Unfug ab 21 Uhr am einem doch sehr verregneten Freitagabend. Tief Joachim hat uns ganz schön den Marsch weggeblasen hier, zumindest im zarten Hessen, im wunderschönen CDU-besetzten Hessen. Mein Name ist Konrad und ich bin einer der zwei 18-jährigen Chaoten, die euch heute Abend zumindest kurzweilig versuchen zu unterhalten, zu informieren und ansonsten eure Zeit zuzuschlagen, bis es dann ab ins Bett geht oder eventuell noch ab in die Disse. Und an meiner Seite der werte Herr Christian. Hallihallo, ich bin der Christian, auch 18 Jahre alt und das zweite Glied in der riesigen Kette der Seminaren. Unglaublich groß und ja, viele Glieder. Richtig. Ja. Und wir haben uns heute mal wieder zur Aufgabe gemacht, euch zu unterhalten. Das hier ist nämlich, es wird die beste erste Folge der Seminaren. Ja, mit Abstand und unsere einzige, aber die beste. Ja, auf jeden Fall die beste. Wahrscheinlich, ja. Wie ging es dir die Woche? Erst mal ein bisschen geplänkelt, bevor wir anfangen? Wahrscheinlich, ja. Ja, das stimmt. was hatten wir denn alles Schönes heute? Also ich hatte einen Lacher beim Parken. War echt interessant. Habe ich dir eben erzählt. Das fand ich ganz amüsant. Es gibt Leute, die sollten echt nicht so blind durch die Welt gehen. Naja. Ach, ich finde so ein Radfahrer, der an so einer Tür knallt, immer sehr, sehr lustig. Also Schadenfreude ist immer die schönste Freude. Ja, das ist richtig. Ja. Gerade wenn man davor noch angemault wird. Das war ganz schön, aber... Ja, ja, meine Woche war anstrengend, viel gearbeitet. Ja, ich zähle die Tage. Mein zweiter Adventskalender ist leer. Okay. Ja, sehr schade. Du bist auch so einer der Kandidaten, die Kinder-Schokolade-Adventskalender haben und die 24 am 5. Dezember aufhaben. Nö, 28. September. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, was gab's denn die Woche so bei dir? Also nicht zu essen, ich weiß, das liegt nah, aber... Ja, ich hätte jetzt mit Essen geantwortet. Ja, wie gesagt, viel, viel Arbeit, viel rumsitzen. Ich habe wieder den Kicker unglaublich oft aktualisiert, ja. Und bin deswegen primär sogar mit Fußball gebrieft worden, aber natürlich auch andere Nachrichten. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, nur die Tage gezählt, ja. Ich habe versucht, die Türchen irgendwie rückwärts aufzumachen. Ich habe auf der Arbeit noch einen zweiten Adventskalender bekommen. Aber der ist auch schon, heute ist das letzte Türchen gefallen, die 24. Das war ein ganz klassischer mit flacher, so einer Schokolade. Ganz also, kleinen Stückchen. Die schmecken immer am besten. Ja, die schmecken echt lecker. Ja. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, ansonsten, es gab wieder Ärger bei uns auf der Arbeit, haben sich wieder unerlaubte Gäste eingeschlichen. Ich dachte, der Rosenkrieg der Putzfrauen. Oh, der Rosenkrieg, ja, der ist abgeebbt. Unsere Putzfrauen, ja, haben sich jetzt mittlerweile so arrangiert, dass sie meistens nicht mehr zusammen Dienst haben, ja. Okay. Nun ist es nur noch ein kalter Krieg. Ja. So. Ach so, mein Chef ist noch aufgeflogen. Mein Chef war nämlich gar nicht mein Chef. Das Wie? Ist aber auch jetzt, ja, das wollte ich dir mal erzählen. Das war ja mein Ansprechpartner, der auch mich anlernen sollte, in Anführungszeichen. Der von dem Ehepaar, was in der Herberge haust, oder? Ja, genau. Der kam jetzt raus, der ist gar nicht der Chef. Der ist nur in einer Halbtagsstelle bis Dreiviertelstelle angestellt. Seine Frau ist gar nicht angestellt und die bestimmen unsere Dienstpläne und primär meinen. Und gleichzeitig ist er weisungsbefugt für mich, ja, um meine Stelle zu dirigieren und mich zu dirigieren, zu steuern. Ja, das ist also der absolute Kracher gewesen. Ja. Wie ist er aufgeflogen? Wie kam das denn? Ja, indem sich jetzt dadurch, ich habe mich ja als einziger bisher immer beschwert gehabt und bin da auch den Amtsweg bestritten und habe mich dann auch an die offiziellen, die höher gestellten Stellungen, an den Jugendherberg, ans Herbergswerk, also an meinen Chef dann, also an den obersten Chef gewendet. Und scheinbar hat das die anderen Mitarbeiter angesteckt, die auch sehr unzufrieden waren mit ihren Arbeitsbedingungen. Und dadurch ist dann plötzlich in der Stellungnahme des Chefs, also des Obersten, des Hausleiters quasi, rausgekommen, dass der Stellvertreter hier, also der an Anführungszeichen Stellvertreter, gar nicht sein Stellvertreter ist. Und ich jetzt fast ein halbes Jahr unter einem falschen Chef gearbeitet hast. Ja, unter falscher Flagge, beziehungsweise unter keiner Flagge gesegelt bin, ja. Schade, Konrad. Ja. Aber ansonsten, für mich sind es jetzt noch 10 Tage. Und dann hast du Urlaub. Dann Urlaub. Nee, weniger. Ist ja schon Freitag. Schön zwischen den Jahren freigenommen. Ja, exakt. Am 1. noch freigenommen zum Ausnüchtern und am 2. geht es dann wieder los. Ja. Ja, passt doch. Ja, muss besser als gar nichts. Nee, ich habe heute meine letzte Klausur hinter mich gebracht. Ja, das ist Fach? Geschichte. Geschichte? Ah, oh, da freut man sich doch, ja. Ja, richtig. Das sage ich dann als zukünftiger Geschichtslehrer, ja. Ja, wenn du das wirklich schaffst, ist das gar nicht so übel. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Weg. Ja. Nee, ja, letzte Klausur heute. Und dann auch bis Dienstag Schule und danach erstmal schön Weihnachtsferien und sich besinnen und an die Werte des Menschen erinnern und überhaupt an die Werte und den Sinn des Lebens. Ich muss viel Wasser trinken jetzt die nächsten Tage, damit ich meinen Magen dehnen kann, ja? Das ist ja die gängige Technik von Wettessern vor Wettbewerben, dass sie ihren Magen dehnen. Eine Menge trinken, genau. Genau, viel Wasser, weil Weihnachten kommt, die Festtage kommen und da muss Platz geschaffen werden, weil es geht dann an Heiligabend geht's los. Fondue, mit Raclette, wir haben meistens beides sogar. Danach geht's ab in die Kneipe abends. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann Schweinebraten mit Semmelknödel und am bei zweiten. Bei deiner Großmutter nehme ich an. Ja, genau. Und dann geht es zur anderen Oma und dann gibt es Gänsebraten mit ostdeutschen Knödeln, Klößen. Ja, mit den Kartoffelklößen. Mit innen mit so einer Brotfüllung. Der Wahnsinn. Sehr schön. Ja. Ja, wollen wir anfangen? Ja, lass mal anfangen. Mit was fangen wir an? Es ist so viel passiert, ja. Ja, ist alles nicht das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Das führt uns schon wohin. Glaub, ja, da fangen wir doch mit der FDP an, ja. FDP, ja. Die FDP. Finde den Po, mein Freund. Ah, ja, gescheitert. Schade, kaum haben sie neu angefangen, scheitern sie wieder. Mhm. Es ist halt, ja, ich weiß, ich meine, es hat ja auch. Ist halt fast eine Kabarettsnummer, ja. Also würden sich bestimmt bei uns gut weil auf der Kleinkunstbühne machen, ja. Ja, Eier Lindner mit Rösler zusammen, das wäre doch eine schöne Sache, ja. Und Westerwelle mit Bar, da geschieht doch was. Obwohl, der Kollege glaube ich auch nicht mehr. Mal gucken, was der jetzt anstellt in der nächsten Zeit. Westerwelle hat ja schon den Weg zur Parteispitze geräumt. Und dann kam erstmal der deutsche Jet Li an die Macht in der FDP und unter ihm funktioniert sie anscheinend auch nicht besser. Bin ja, mal das siehst du ja. In jedem Jet Li-Film explodiert auch noch alles. Ist richtig. Ja, ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ich denke mal nicht so viel, weil lange machen sie es nicht mehr. Ich glaube, sie nähern sich wirklich dem momentanen Parteiende. Ja. Oder zumindest nähern sich dem Grad, wo sie sagen müssen, wir müssen unsere Anforderungen so weit runterschrauben, dass wir nicht mehr als Großpartei weiterhin existieren wollen, weil das tun sie ja schon nicht mehr. Ja, richtig. Ja, Lindners Rücktritt zusammen, können wir eigentlich zusammenfassen, dann können wir gleichzeitig nachher die Brücke dann zu Herrn Wulff schlagen. Ja? Genau. Ja, was denkst du, die Gründe des Rücktritts? Also ich für mich, also... Ich denke mal auf jeden Fall irgendwelche Spannungen mit Rösler. Und zwar größere Spannungen als die angesprochen worden sind und die als Grund genannt werden. Es ist ja kleine Auseinandersetzung. Aber nein, ich glaube wirklich größere Spannungen mit Rösler. Ja? Mhm. Ich hätte eher drauf getippt, dass er hinterrücks irgendwo in der Privatwirtschaft involviert war. Und man ihn deswegen raushaben wollte. Ja. Und der Rösler das auch genau wusste, oder beziehungsweise der Rösler es wusste und jetzt gesagt hat, bevor die FDP dann noch weiter sinkt. In diesem Kreuzfeuer, was ja auch gerade dann auf Herrn Wulff einherging, bevor sie dann komplett untergehen, dass die Führung dann, oder vielleicht hat er auch schon vorher ein bisschen Stress oder Ärger mit ihm gehabt und hat dann gesagt, ja, dann ist das jetzt der perfekte Grund, ihn runterzunehmen. Ja, ja. Ich bin gerade ein bisschen rausgekommen, weil ich bin echt sauer gerade. Ja. Weil Ribéry gerade mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, der eine 33. Minute. Fernseh oder Stream laufen? Ja, Stream laufen, das ist. So. Das geht mir auch näher als die FDP, muss ich ehrlich sagen. Ja, das glaube ich dir auch. Aber ich persönlich enthalte mich ja eben auch Sachen wie Fußball. Ja. Ist echt nicht mein Metier. Ja. Ja. Wollen wir weitermachen mit Wolf? Ich meine, der bietet sich ja an. Er bietet auch eine schöne, nennen wir mal, Fläche für unseren Podcast. Ja. Ich war erstmal froh, dass er überhaupt mal wieder da war. Ja. Unser Staatsoberhaupt, weil ist ja eigentlich, er ist ja der höchste Vertreter unseres Staates. Scheinbar hat er genug gehabt vom Reisen. Baut sich ein Haus, wird sesshaft. Der Politnomade. Ja, hat sich ein Haus gebaut. Ja, es ist eh, das ist ein blanker Irrsinn eigentlich, dass er auch gerade, dass er in Zeiten, wo Deutschland echt auf internationaler Ebene wirklich gestärkt auftreten muss, gut, Deutschland muss sich primär für die Politik rechtfertigen, diese einschlägt, und da darf er eher nicht parteiisch agieren, aber trotzdem, dass er da komplett in der Senke verschwindet, beziehungsweise in Kalifornien, und da in seinem Kreditgeld schwimmt, wie Onkel Dagobert eins in seinem schönen Bunker, macht mich ein bisschen traurig, wobei es dann auch wie die FDP, ja. Es ist dann raus aus den Medien, raus. Einfach abtauchen, das ist aber weg, ja. Nee, ich hatte, also das ergeht mir mit zwei Personen so, und das ist genau zum ersten Wolf, wo ich da von Schäuble hat man wesentlich mehr gehört. Nicht Schäuble, um Gottes Willen, von Köhler, schade. Ja, Köhler, das war damals, sehr, fand ich sehr traurig, dass der Mann gehen musste. Dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat, also. Ja, nee, also ich muss sagen, Köhler war mir doch sehr, sehr sympathisch und fand ich auch von dem, was er gesagt hat, nicht schlecht. Gut, warum er letzten Endes gehen muss, wenn gegangen ist, das ist eine Diskussion, die kann man wirklich über ewige Tage und Jahre ziehen. Und es geht mir halt genauso mit unserem Innenminister Friedrich, von dem ich irgendwie nicht wirklich was mitbekomme. Außer jetzt der Konferenz, wo es dann hieß, ja, Friedrich... Abwehrzentrum gegen Rechte da. Genau, aber ansonsten... Das war die letzte Rede, die ich von ihm gehört habe, und auch die erste Mal wieder seit langem. Ja, genau. Also ich kenne von ihm nur zwei Reden, die erste zu seinem Antritt und das hier war die letzte. hat sich, glaube ich, zu irgendeiner Sache nochmal kurz, was ich mitbekommen habe, aber ansonsten wirklich, dieser Mann, den habe ich nicht auf dem Schirm. Der ist dafür hat er uns auf dem Schirm. Ja, das glaube ich auch. Der fährt den Kurs weiter. Nein, dieses Abwehrzentrum für rechts. Aber erstmal kurz bei Wolf. Bleiben wir bei Wolf. Lass mal kurz da bleiben. Ich muss ja sagen, ich finde es zwar, also ich kann mir vorstellen, dass es als Politiker schwer ist, keine Bindung. Es ist ja an sich, gehen wir davon aus, es ist eine private Freundschaft. So. Ja. Spricht dir nichts dagegen eigentlich. Spricht nichts dagegen, genau. Jetzt ist halt die Frage, wie weit man das sieht, als dann hieß, okay, er darf ja eigentlich keine Vergünstigungen annehmen. Und dazu gehört auch kostenlose Logis, soweit ich weiß. Und das hat er nun mal gemacht. Ob das jetzt ein privater oder ein beruflicher, wirtschaftlicher Aspekt war, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich finde, am Anfang kam die erste Sache raus mit dem geliehenen Geld und es wurde immer mehr, es hat sich immer gesteigert. Auch, dass nochmal die Vorwürfe, ich glaube von 08 oder 09 aufgerollt worden sind gegen ihn. Das ist eine sehr, sehr heikle Situation. Ja, vor allem, weil allein die Vergabe des Ferienhauses des Freundes an ihn und seine Familie, das ist ein Dienst, den du auch so unter Freunden machst. Ich meine, wie oft war ich damals oder wie oft waren wir mit der Familie irgendwo bei Freunden in den Hütten oder ähnlichen, unten in Bayern oder in Italien, ja? Ja. Oder über Freunde vermittelt, das sind Freundschaftsdienste, ja. Aber inwieweit muss so ein Amt dann dem einen Riegel vorschieben, ja? Weil es ihn halt beeinflussbar macht. Genau. Ja, ich meine, du kannst dem einen Riegel vorschieben. Entweder musst du es mal als deutscher Politiker schaffen, wenn die Bestimmungen sind, oder du hältst dich einfach daraus und gibst dein Amt ab oder trittst ein Amt gar nicht erst an, wenn du dich wirklich außerstande siehst, das so zu handhaben. Ja. Aber ich persönlich würde es auch nicht abtreten, wenn ich jetzt vor versammelter Mannschaft stehen würde und dort müsste mich gerade entscheiden, ja, nehme ich das Amt an oder nicht, ja, dann würde ich definitiv nicht zur Lösung des Problems auf Ranitzkis Art und Weise tendieren, ja. Ja, ich glaube, ich meine, Es ist natürlich gut, viele würden jetzt sagen, nein, ich würde mich gegen das Amt entscheiden oder ich würde das Amt annehmen und ich würde alle private Verbindungen, die solch einen Anschein erwecken könnte, abschaffen und stilllegen, aber das würde keiner machen. Da bin ich, Verzeihung, bin ich mir sicher, gerade wenn du eine Person schon länger kennst. Da ist es schwerer einfach zu sagen, aufgrund meines Amtes können wir nicht auf diese Art und Weise befreundet sein und ich möchte jetzt Geld für das Ferienhaus oder sonst was bezahlen. Ja. Ja. Es ist sehr schwer. Und ich persönlich... ich bin froh, dass ich mich dieser Frage nicht stellen muss. Ja, genau. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde, ja, weil die Wahl einfach viel zu schwer wäre. Ja. Aber trotzdem, alles in allem, finde ich es gut, dass er ein bisschen Querfeuer bekommt, weil ich von Wolf persönlich halt nichts viel halte. Von ihm... in seinem Amt, wie er es ausführt und auch von ihm als Persönlichkeit, als Person. Unsympathisch, ja. Ja, ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, unsympathisch ist er. Allerdings, er hat erstmal einen sehr, er wirkte auf mich wie jemand, der überlegt. Und er wirkte auf mich zwangsläufig auch moderner als Köhler. Obwohl ich Köhler wirklich mehr mag als ihn. Aber dieses Überlegte und dieses etwas Zurückhaltende hat wirklich getäuscht. Und zurückhaltend, vielleicht kommt er mir auch wirklich nur so vor, weil man nichts von ihm hört. Oder sehr wenig. Und ich finde, das ist gut, das Amt des Bundespräsidenten ist ein Amt, über das viel diskutiert wird. Aber ich habe nicht wirklich was von ihm mitbekommen. Er ist immer genau wie Friedrich eigentlich da mal aufgetaucht, hier mal wieder aufgetaucht, aber wirklich was vernommen von ihm, wo ich sagen konnte, bis auf die Sache mit dem Terrorismus, wo er halt abgesperrt worden ist, eine höchste Sicherheitsstufe und habe ich echt nichts mitbekommen. Am Ende ist nichts passiert. Ja. Das Einzige, was ich so positiv überhaupt von Wolf mitbekommen habe, ist seine Frau, weil die ein cooles Tattoo hat. Aber ja? Die was hat auf der rechten, Schulter so ein Tattoo, was ist das? Ich weiß, war glaube ich so ein chinesischer Drache war das, glaube ich. Okay. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, fand ich sehr cool, eigentlich. Weil ich ja auch ich schwebe ja auch mit dem Gedanken, mich an drei Städte über tätowieren zu lassen, ist die Frage, wenn du später ein öffentliches Amt bekleidest, inwieweit wirst du das verheimlichen können? Ich würde mich an der Wade tätowieren lassen wollen. An der Schulter, am rechten Schulterblatt und dann wahrscheinlich am Oberarm, ja. Das kannst du natürlich kaschieren, aber trotz allem könnte es mal irgendwie durchscheinen und ähnliches. Wie weit wird das dann toleriert oder akzeptiert? Jetzt im Beruf oder? Ja, im Berufsleben. Ja, gut, da habe ich ja sowieso ein Problem mit meinen Haaren. Also ich höre ja immer wieder, wenn du später mal ins Berufsleben einsteigst, dann musst du deine Haare abschneiden, jedenfalls kurz schneiden. Und du weißt, wie sehr ich mich dagegen sträube. Ja. Ja. Nee, das habe ich auch wirklich nicht vor. Und ich schaue mal, inwieweit ich weiter so mit den Haaren fahren kann, weil ich finde es gut, ich kann es verstehen, es gibt Berufe, in denen kommt es merkwürdig, wenn du mit einer Mähne bis zum Hintern ankommst. Ich meine, so ist es bei mir ja noch nicht, aber die sind schon recht lang. Aber ich in den meisten Berufen, finde ich, stört es auch nicht. Ja, als Zuhälter zum Beispiel kommt es gut. Lange Haare als Zuhälter. Ja. Zuhälter. Oder als Wischmob. Ja. Aber... Ja. Nee, also ich finde es ärgerlich mit den Haaren, weil ich finde es gewissermaßen noch ungerechtfertigt, dass mich ein Bankangestellter kurze Haare haben muss. Was vermitteln kurze Haare für den? Man sagt, ja, das wirkt seriöser. Ja, das sieht gepflegter aus. Aber man kann auch lange gepflegte Haare haben. Ja. Das hängt dann von dem Aufwand ab, den man da reinbringt. Hagretas lange Haare sind unglaublich. Die sind immer... wunderschön. Ja, stimmt. Aus, ja. Aber er hat auch im Gegensatz zu mir keine Locken. Vielleicht hat er Locken und glättet sie und schmiert sich 2 Tonnen Paste rein. Das weiß man nicht. Fragen, die wir wahrscheinlich nie klären können. Ja, wir könnten Hagen Greta eine Fanmail schreiben. Ja, glätten sie ihre Haare, wenn ja. Wie? Ja, welche Pflegemittel benutzen sie? Ja. Springen wir weiter. Nächstes Thema. Ja. Ja. Ja. Wirtschaftskrise oder NPD-Verbot? NPD-Verbot. NPD-Verbot nochmal, ja. Ja. Da will ich mich gerne aufhängen an dem Thema. Beziehungsweise ich würde die NPD gerne aufhängen. Ich wollte gerade sagen, da würde ich gerne andere dran aufhängen. Ja. Ja. Ja. Ja, das Kritische ist ja, dass unsere, ich habe mir jetzt mal letztens unsere Richterbelegschaft angeschaut, weil beim Verbotsverfahren müssen ja 2/3 der Verfassungsrichter dafür stimmen, ja. Und das muss auch rechtens sein. Ich muss natürlich Das muss geprüft werden, das dauert eh schon lange und dann müssen alle acht Richter, die zu dem Zeitpunkt das Amt innehaben, sind abstimmungsberechtigt, ja, okay. Und wenn einer ausscheidet, wird er nicht ersetzt, also das ist das Schwere. Und du brauchst immer eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Und daran scheiden sich momentan die Geister, ob das wirklich noch zulässig ist, dass man weiterhin so verfährt. Weil die Herren sind alt, man weiß nicht, dass so ein Verbotsverfahren wird sich ziehen, lange ziehen, ja. Bist du persönlich für oder gegen ein NPD-Verbotsverfahren? Ja, haben wir letzte Woche schon erörtert. Letztes Mal habe ich theoretisch gesagt, sie wird nicht verboten. Ich wäre für ein Verbotsverfahren. Ja. Allerdings auch gegen ein Verbotsverfahren gegen die Linke. Ja. Ja, ich persönlich hätte auch nichts gegen ein Verbotsverfahren für die Linke. Nein. Ja. Doch, also unabhängig vom Erfolg, ja, aber nur damit sich auch mal die öffentliche Meinung ist ja doch sehr links eingestellt. Die medial vertretene öffentliche angebliche Volksmeinung ist auch sehr links eingestellt. Und ich würde halt gern wissen, wie die damit umgehen würden, ja. Ja. Nee, und es ist für mich, also ich habe eine Zeit lang, das ist jetzt auch ein, zwei Jahre her, wo ich gedacht habe, ja, NPD, Linke einfach beide verbieten, ist beides an sich dasselbe Extrem. Ja, beide sind extrem. Wobei noch gefährdet die Linke keine Menschen. Jedenfalls so, wie ich es mir. Also ich sehe noch keine Gefährdung für die Menschen. Das ist der Grund, warum ich sage, die Linke nicht verbieten. Und wir brauchen, finde ich, die Linke gerade wenn die NPD noch entsteht, um ein Gegengewicht für das rechte Spektrum der Politik zu haben. Das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig. Ja. Aber wobei ich sagen muss, wenn es um die Linke geht, also ich finde, die Linke hat wirklich auch bewundernswerte Politiker. Also erstmal vom Rhetorischen her, gut, LaFontaine, Gysi. LaFontaine ist ein riesiges Arschloch, aber ein guter Politiker. Ja. Muss man ihm lassen, ja. Ja, also das, was man von ihm mitbekommen hat, gefällt mir nicht. Gerade hat er vor 11 Jahren, glaube ich, eine Dissertation mit dem Bankenwesen und die Prophezeiung einer Finanzkrise oder eines Zusammenbruchs des Bankenwesens nach aktuellem Stand geschrieben, ja. Ja. Ich weiß nicht, vor 10 Jahren wurde dafür ausgelacht in Talkshows, ja. Und dann wurde es plötzlich als Bestseller verkauft und er hat es immer gewusst und Hut ab, Herr LaFontaine, ja. Aber gut. LaFontaine ist auch der neue Voldemort, hält sich jetzt auch mit einem Elixier der Jugend jung, Frau Wagenknecht. Ah. Ich weiß, ich will jetzt hier keine Gerüchte verbreiten, aber war das nicht so, dass hier in Hessen bei den ganzen etwas älteren Herrschaften von der Linken, dass die Ermittlungen über eine ehemalige Zugehörigkeit zu Stasi eingestellt worden sind. War das bei der Wagenknecht, die zu der damaligen Zeit, ich glaube, 7 Jahre alt war, wo man das Verfahren weitergeführt hat? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war die Wagenknecht. Ja, habe ich auch gedacht, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Nee, in Hessen gab es doch das Ermittlungsverfahren, weil sie noch alte PDS, nicht PDS, also alte Mittel, es waren Stasi, Gelder angeblich hatten, ja. Aber ich weiß auch nicht, ja. Ich weiß es auch nicht. Nee, ich habe das gehört, irgendeine Person war 7 Jahre alt und noch ein Verfahren wegen ehemaliger Stasi-Zugehörigkeit oder eine Prüfung und das wurde so aufgenommen und das wurde so durchgezogen. Musste ich ja mal lachen. Ja. Aber die Linken sind dann auch sie gehen den besseren Weg als die, zum Beispiel als die NPD, ja. Auf jeden Fall. Nee, ja. Sie sind mehr Politiker als Idioten mittlerweile. Nee, ich wäre auch auf jeden Fall gegen ein Verbot, aber man sollte überlegen, oder die Linke sollte sich mal überlegen, inwieweit sie sich mal ein bisschen anders. Ich meine, gut, es ist halt die Linke. Da kannst du dich nicht großartig anders orientieren. Ja. Ja, aber trotzdem, dass man sich auch vielleicht mal von Antifa, haben sich auch schon jemals so richtige, dass sie von Antifa sich distanzieren und auch mal die Idioten da ein bisschen ruhig stellen, die Städte gegen gegen die Demokratie in ihrer jetzigen Form wettern. Ja. Also da ist die Frage, muss die Linke sich von der Antifa distanzieren? Also ich sage ja, sie muss nicht, weil sie dazu verpflichtet ist, aber sie. Ja, aber nicht, ich glaube eher, weil sollten sie, genau, weil die Antifa, viele Leute der Antifa sagen, ja, das ist die Meinung der Linken. Also da von den Antifa-Leuten, die ich kennengelernt habe, und das waren echt nicht zu wenige, waren alle der Meinung, dass sie im Willen der Linken kämpfen. Ja, genau. Ja. Das habe ich mich ja auch schon öfters vernommen von jungen Aktivisten, die sich blindlings in die nächste Straßenschlacht stürmen. Ja. Ja, das habe ich, also ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, ja, einen großen Punkt, das war halt, das habe ich dir ja schon geschickt, beziehungsweise auch vertwittert. Der Brief auf Zeit Online Von dem Vater an die ja, Tochter, genau, oder? von dem, der, ein Brief an eine Gymnasiastin, von dem, ja, der Vater. Hast den Link gerade da? Ich suche ihn schnell raus, ja, während ich erzähle. Oder, also für die Leute, die ihn, wobei, ist auch, es geht im Grunde genommen darum, dass ein Ich Vater habe jetzt nicht seiner mehr ganz Tochter, Erinnerungen, deswegen. ja, also ja, also der Vater schreibt ja seiner Tochter quasi für seine Tochter in der Zukunft und auch an das jetzige Ich seiner Tochter einen Brief und erklärt ihr, warum er sich so benimmt, wie er sich benimmt, weil er gegen G8 und warum er vor allem gegen G8 vorgeht und warum er mit ihr so im Schulsystem umspringt und was er nämlich vom Schulsystem hält und warum er das macht. Es ist primär eigentlich ein Protestbrief gegen G8 und gegen unser Schulsystem und unser Bildungssystem, also primär das Gymnasium, weil das jetzt seine Tochter betrifft. Er schweift dann noch ein bisschen ab später und versucht das Ganze in einen globalen Kontext zu stellen, einen gesellschaftlichen Kontext, ja. Es ist sehr gut, ja. Ich suche ihn gleich raus und poste ihn mal. Also über G8 hatten wir auch letztes Mal, wir hatten es kurz angeschnitten, gerade was diese Ja. massiven Alters und insbesondere, ich meine, wir haben auch viele, die sind jetzt 1 oder 2 oder 1,5 Jahre jünger als ich, aber die sind letztlich nicht ganz auf demselben Stand, aber doch reifer als die. Das ist natürlich immer eine Frage der Reife. So. Nee, und ich finde diesen Unterschied wirklich krass und ich habe letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, wie diese Leute irgendwie bestehen sollen. Du kennst meine Meinung ja dazu. Also, wenn du mit 17 aus, oder 18 aus, nee, mit 17 aus der Schule bist, oder sogar noch früher, eventuell mit 16,5, auf jeden Fall vor dem Anbruch, am Beginn deines 17. Lebensjahr, Lebensjahres so, dann frage ich mich, wie willst du weiter? Also, was willst du machen? Du bist ja Ja. letztlich vollkommen, Ja, raus. aber nicht nur das frühe Abschließen, auch die Zeit davor, ja, weil dieser irre Zeitaufwand, den du betreiben musst für die Schule, der wird ja immer mehr, ja. Es fängt dann schon an in der 5. Klasse, wo du dann plötzlich 50 Wochenstunden hast, ja. Du hast mittags dann noch eine AG und ähnliches, weil du ja sowohl das normalschulisch abdeckst, als auch die Fleißaufgaben, weil das ja verlangt wird von dir. Ja, Das ist ein also ungemeiner, ja, ich bin zum Sportunterricht gefahren und ich bin ja jetzt 13. Klasse Abitur und ich war also fängt um 16:30 an, 16:30 Uhr. Gut, dass ich da an diesem Tag irgendwie 5 Freistunden habe, oder drei, genau drei, das ist schon ärgerlich genug. Ich komme dann um 16:30 in die Schule und ich sehe wie ein Kind, das geht mir nicht mal bis ans Becken. Also wirklich eine kleine Schülerin im Außenneubau, das heißt 7. Klasse. Maximal oder 8. Ich glaube 7. maximal, wird von ihrer Mutter abgeholt. Um 16:30 Uhr. ja. Und jetzt Ich war da, ich war rechnen wir damals kurz, zahlt auf der Schule. halbe Stunde Fahrt, bis man zu Hause ist. Genau. 5 Uhr, da bleibt für, also in der Altersgruppe, Sport, Tanzen, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, ja. Du bist müde. Überleg mal, du hast die Ja, du ganze bist sowieso müde, du die bist nicht mehr Stunden Schule. leistungsfähig, ja. Du hast keine Lust eigentlich, dich irgendwie noch mit wem zu treffen, du willst nach Hause, man muss dann noch Hausaufgaben machen, was noch hinzukommt. Ja. Du musst gleichzeitig natürlich noch lernen, weil du eh so viel Stoff hast, dass du Du den noch hattest ja privat 10 Stunden aufarbeiten Schule. musst. Die Ja, 10 Stunden genau. Schule musst du irgendwie also mittlerweile muss man sie aufarbeiten. Aufarbeiten, ja. Das gilt natürlich nicht für jeden Schüler, natürlich nicht und vor allen Dingen natürlich nicht für so unglaublich tolle Schüler wie uns oder wie ich es war, natürlich. Aber Ja der gut, ich war Durchschnittsschüler, sagen wir gut. der Durchschnittsschüler, ja. Ja, es ist aber ernsthaft, es ist halt eine unglaubliche geistige Belastung und die dann auch sich körperlich bemerkbar macht, dass ja auch immer mehr Kinder im jungen Alter gerade wirklich Zeichen von, also Burnout, ja, von Burnout zeigen, ja, Ja. von des Burnout-Syndroms, ja, was übrigens nicht das gleiche ist wie Depressionen, was oft verwechselt wird, weil mittlerweile jeder Burnout als Neudeutsch für Depressionen ansieht, aber es ist noch ein kleiner, feiner Unterschied, ja. Nee, also Burnout ist nicht gleich Depression. Ja, genau. Depression kann Im Burnout, im daraus Burnout enden. res Ja. genau Oder aus dem Burnout umgekehrt, resultieren, genau aus ja. dem Burnout resultieren. Nee, das ist wirklich dass man wirklich schon in den mit 14, 15, 16 Jahren das feststellt, dass Leute da hart rangehen oder wirklich sogar es schon haben. Das Burnout-Syndrom, das ist krank. Das ist, man, ich muss sagen, ich war damals, ich glaube, bevor ich 10. in die 10., 11. Klasse war, maximal bis zur 8. Stunde in der Schule geblieben. Nee, auch nicht länger, wirklich nicht länger. Und du hattest auch, das war halt auch der Vorteil, dein Schultag war kompakt. Ich bin zuerst in die Schule, hatte 8 oder 6 Stunden Unterricht und bin nach Hause gegangen. Und dann war es aus. Und ich hatte keine merkwürdigen Freistunden. Jetzt habe ich teilweise Tage, ich komme um 8 Uhr in die Schule, habe eine Stunde Unterricht, habe 2 Stunden, also 1,5 Stunden warten plus eine Pause drauf, sind knapp 2 Stunden Wartezeit. Wieder 2 Stunden Unterricht, wieder 2 Stunden warten, wieder 1 Stunde Unterricht. Und dann frage ich mich, woher sollst du als Schüler die Motivation nehmen, auch noch da zu bleiben, weil du kannst ja nicht mal was Sinnvolles machen in deiner Zeit. Ja. Ja, Mann, da werden wir wahrscheinlich ewig an dem gleichen Punkt ankommen und waren wir auch schon letzte Woche. Es ist halt absolut scheiße. Ja, das ist echt, das ist grausam, was man mit Kindern macht oder mit Jugendlichen, der Basis quasi deiner Zukunft, ja, wie man damit umgeht. Gleichzeitig habe ich mir auch mal teils zwangsweise und auch teils jetzt freiwillig mich mit dem Thema mit integrativen Schulen auseinandergesetzt. Okay. Eigentlich ein interessanter Ansatz, ja. Allerdings auch nur auf Grundschulbasis und dann würde es auch wahrscheinlich nur regionalweit funktionieren, ja. Weil der Leistungsunterschied zwischen der normalen Grundschule und der integrativen Grundschule ist halt doch nochmal anders, ja. Aber an sich ein super Konzept eigentlich, ja. Dass du verschärft Toleranz schulst und sozialer Umgang miteinander, aber gleichzeitig noch natürlich lernt, dass das Lernlevel oben halten, hochhalten willst, ja. Und versuchst es hochzuhalten. Eigentlich, ja, wie immer, wie Kommunismus. In der Theorie super, klingt super, ja, aber in der Praxis ist halt nicht umsetzbar. Ja. Weil du brauchst natürlich auch, dadurch, dass du dann natürlich versuchst, mehr individuelle Förderung oder die eigentlich mehr individuelle Förderung auf die Flagge schreibst, brauchst du noch mehr Unterstützung im Sinne von, du brauchst unterschiedliche Betreuer, du brauchst ja nicht nur einen ganz normalen Lehrer, du hast dann auch noch teilweise sogar Therapeuten und alles, einen riesigen Stab an Mitarbeitern, das kann halt keine durchschnittliche Schule stemmen, ja, schon gar nicht auf größerer Ebene oder auf höherer Ebene. Okay. Ja. Na gut, wir haben ja schon an unseren normalen Schulen. Ja, genau, wir haben schon an den normalen Schulen einen Mangel, ja, weil dass es zu einer Anonymität kommt, ja, weil Lehrer kaum mehr persönlich. Ich habe das immer genossen, ja. Dass wenn es dann mit einem Lehrer ein gutes Verhältnis gibt, dass man sich auch persönlich unterhalten konnte und auch irgendwie echt locker, leger und auch Witze machen konnte, das ist super, ja, weil du durch diesen persönlichen Draht ein viel angenehmeres Unterrichtsklima für dich persönlich hast, ja. Dass sich dann auch in dem Verhalten und auch im Lernverhalten niederschlägt, ja. Das ist auch ganz ja, angenehmer gestaltet, ja. Ja, die Stille, so hört es, ne? So hört sich Podcast an. Mir wurde die Wahrheit gezeigt, ich wurde mit der Wahrheit konfrontiert. Ja, und nee, ich wollte jetzt... Nein, ich sehe das ja genauso. Aber ich finde es halt, wenn wir schon an einem normalen... Süß, dass du mir zugestimmst. Oh. Ja. Hier sitzt ja der Mann mit der Pistole hinter mir und zwingt mich dazu. Nein, ich sehe das ja wirklich ein bisschen... Ich sehe ja schon unsere Schule, dass wir Probleme haben, was die Besetzung angeht. Und dann kam ja dieses G8, wo es dann hieß, ja, es wird keine Stunde mehr ausfallen, wo wir dann teilweise Lehrer bekommen haben, Leute, die Lückenfüller sozusagen. Und dann war das irgendwie ein Mann, der wohnte, ja, 200 Meter von der Schule entfernt, der kam dann dahin, hat die Schüler angeschrien, hat gedacht, er hat in irgendeiner Weise, autoritätsähnliche Kompetenzen oder überhaupt irgendwelche Kompetenzen, weil der Mann konnte effektiv gar nichts, konnte auch kein Englisch und sollte uns dann 2 Stunden vor der Klausur unsere Lehrerin nicht dabei auf die Klausur vorbereiten. Das wurde uns auch so gesagt, das wurde ausgehängt. So, und da denke ich, wow, was ist hier? Also das hat mich wirklich, das fand ich damals, da dachte man, okay, ist ganz lustig, 2 Stunden mit einem Lehrer ihn ein bisschen, ne, auf den Arm nehmen. Ja. Aber letzten Endes, also heute sehe ich das kritisch, wenn mir heute jemand so in die Klasse kommen würde, ich würde ihn rausschmeißen, selber Unterricht machen. Ja. Weil das ist doch, also der Mann konnte wirklich nichts. Jedenfalls nichts, was uns dort, bestimmt konnte er irgendwas, aber nichts, was uns dort zu dem Zeitpunkt in der Schule geholfen hat. Ja, nicht mal ansatzweise adäquate Vertretung, ja. Genau. Ja, Thema G8. Ich war ja in der G8-Klasse, in diesem freiwilligen G8-Zweig. Ja. Und zum Thema Unterrichtsauswahl, das kam in der Sektum. siebten Klasse. Und ich hatte in der siebten Klasse dann, ich hatte zwar keinen Unterrichtsausfall, sondern das Fach wurde einfach abgesetzt. Ich hatte ein halbes Jahr lang keine Musik. Dann, wo es auf dem Lehrplan stand. Okay. Gut, ich glaube, das hat dich jetzt nicht so sehr geschädigt. Nein, das war vollkommen in Ordnung. Ja, das ist eh. Ich habe ja immer im Chor gesungen, hat auch Spaß gemacht, aber ich kann bis heute einfach keine richtigen Noten lesen, ja. Ich habe das dann alles immer nach dem Chor gehört, ich muss das immer vorgesungen bekommen und dann ging es einfach. Also ich habe schon gesehen, wann es hoch und runter ging, auch wann eine Note länger war, aber Der Rest ist auch eigentlich nicht so wichtig. ja, ich habe keine Ahnung, was die Schlüssel vorne zu Beginn jeder Zeile bedeuten. Ja. Schade. Ja. Nee, ich muss sagen, also ich habe sogar Klavier gespielt. Ich also mit einem Instrument aufgewachsen. Oh, Und ja, ich auch. ich bin trotzdem bekloppt. Mit einem Also, Kochtopf und einem Löffel bin ich mit der Regel ja, aufgewachsen, ja. nee, ich konnte am besten mit Gabeln auf Marmeladenglas spielen. Ja, oh, das ist aber individuell. Ja, und ich hatte da meistens auch, Scheiß Hipster, schon mit 3 Jahren ja, beim mit drei, Hipsterhof. ja, ich, nee, da war ich 6 oder so. Boah, noch schlimmer. Ja, ich war mit 6 Jahren ein Frühhipster sozusagen. Ja, tut mir leid. Das ist halt wirklich so. Ich war damals schon so individuell. Nee, und ich habe dann auch teilweise einen Teller auf ein Marmeladenglas gelegt und habe dann ein Becken draus gebaut. Und einmal Oh. habe ich den Teller dabei kaputt gemacht. Der MacGyver des Hipster-Seins Der mit 100 MacGyver Jahren. des Hipster-Jugendmusikalismus. Ja, Musizi. lassen wir das. Da finden wir kein Nee, Wort, das glaube ich, weil es mit den wahrscheinlich, Wörtern ist es gibt kompliziert. auch keines, ja. Ja. Das Unwort des Jahres. Nein, das Wort des Jahres. Stresstest. Stresstest, richtig. Ja. Nach Wutbürger folgt der Stresstest, Nee, ja. war es nicht alternativlos? Nee, Wutburger. Ich glaube, letztes Jahr war Wutbürger. Ich dachte alternativlos. Alternativlos, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, die sind meist alternativlos, was die Wahl angeht, ja. Ja. Stresstest. Sind wir durchgefallen, die deutschen Banken? Ja. Ja, überraschend. Bankensystem, oh, guter Sprung. Wollen wir Banken? Machen wir Ja. Banken. Machen Machen wir wir mal Banken? Bank. Müssen wir durchgreifen. Ja. Das war der größte Fehler nach der Bankenkrise, dass sich der Staat beteiligt und die Banken gerettet hat, aber nicht drauf gepocht hat. Zu sagen, hier, wenn wir euch bezahlen, dann fordern wir dafür ein Mitbestimmungsrecht, solange ihr von uns abhängig seid, ja. Das kannst du einer Bank nicht antun, Konrad, ich bitte Nein, dich. ja, freie Wirtschaft würde kaputt gehen. Nee, das für Dass die man Banken, sind wir uns, ja. das ist auch sehr gefährlich. Keiner kam auf die Idee, Banken zu entsystemieren. Jedenfalls habe ich das Argument nicht gehört und jedenfalls habe ich kein Gegenargument vernommen, was gegen eine Entsystemierung der Banken gesprochen hat, weil meiner Ansicht nach wäre ein großes Problem damit gelöst. Nämlich dann zählt nicht mehr die Aussage, hier, Vater Staat, machen wir ein bisschen Geld klar, Weil denn wenn wir fallen, dann dann fallen die fällt das anderen auch. System. Ja, Das heißt, genau. es mach mal Geld klar und wenn wir fallen, na, dann fallen halt wir und kein Dann anderer. fallt ihr, genau. Dann da gibt es eine andere, eine kleinere Bank. Oder zumindest, dass auch umso größer die Bank wird, desto größer muss auch die Rücklage sein. Und dass eine Rücklage wirklich, sagen wir mal, bei nur 80 bis 85% liegt. Ja. Mindestens, ja. Dass man Gewinnausfall zu 85% Wieder reinkriegt. wieder reinkriegt, ja. Beziehungsweise Und es sichert. kompensieren kann, ja, genau, dass man das sichern kann, ja. Würde natürlich für die Börse hemmend sein, aber das ist mir scheißegal. Ernsthaft. Ja. Das ist ein irrationaler Markt wie viele sind denn? 3 Millionen? Gibt es 3 Millionen? Da habe ich neulich Zahl gelesen, ja. Im Vergleich zu einem Volk von 82 Millionen. Das ist ja ein Witz. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Das fand ich auch ganz amüsant. Da wurde jetzt, ja, warum kommt nicht immer von den Nachrichten das mit der Börse? Dann hieß es, ja, dann wurde gesagt, ja, wie viele Leute das betrifft, genau. Und dann ging es, ja, wir haben mehr Raucher, wir haben mehr Alkoholiker. Ah, das war, glaube ich, Priol, war das Urban Priol. Das fand ich auch sehr gut, den Sketch. Vielleicht finde ich den irgendwo im Internet. Zwischen den Jahren wird aber auch die Show meistens nochmal ausgestrahlt. Ah, nee, das war die Wutrede. Meine ich. Da war das. Die Wutrede aus dem Jahr. Also, er hat Mit dem das mit Hut. Der mit dem Hut, ja, das war Neues aus der Pelzig. Anstalt. Ja, genau. Die Nee, aber Wutrede von das Pelzig, bringen von die. Erwin Das, Pelzig. aber Priol hat es auch gebracht. Also, es bringen Ja, die gut, öfters. das ist ja quasi die Kommune der Kabarettkommune. Die tauscht sich da eh wahrscheinlich alle aus. Aber ja, das ist Wutrede von Erwin Pelzig. Super. Ja, das war wirklich gut. Ja. Dann. Ja, wenn wir gerade bei Pelzig waren, wollen wir Banken mal weitermachen? Ja, Machen auf wir jeden Fall. weiter. Die Splittung der Banken, ja. Also, und dass der Staat auch als aktives Steuerelement eingreifen kann, ja. Und zwar mit einer 50 plus einfach, na, wobei das wäre irrational, das könnte man auch nicht umsetzen. Nee. Wobei doch, dass die Bank so lange ihre Hauptanteile an den Staat verleihen muss oder dem Staat als Pfand hinterlegt, solange sie dem Staat Geld schulden. Aber willst du wirklich ein Mitbestimmungsrecht? Ich denke eher, ich stelle mir das so vor, dass eine Art, gut, weil dann ist der Weg, aber der Weg zum Missbrauch ist halt sehr kurz. Ja, und überhaupt die Verstaatlichung. Ja. Das ist, ja, genau, das ist der Weg. Und ich hätte ein Problem mit verstaatlichten Banken. Ja. Deswegen, aber an sich, Anteile wären nicht schlecht, oder zu einem bestimmten Grad ein Mitbestimmungsrecht würde ich befürworten. Aber, ein Vetorecht. Aber gut, dann könntest du eigentlich auch die ganze Zeit ein Veto raushauen, wenn dir irgendwas nicht passt. Und dann bist du letztens ein Blockadeinstrument. Das heißt, die Bank ist in Entscheidungen nicht mehr ganz souverän. Was ja, gar nicht mal so schlecht aber wäre. Aber ja, das dürften die, genau, darauf will ich hinaus. Das dürfen sie auch eigentlich gar nicht mehr, wenn sie vom Staat, also wenn sie jetzt gerade mal wieder 1,2 Milliarden im Kamin verbrannt haben, dann müssen sie so lange ihr Feuerzeug an den Staat abgeben, bis sie wieder Feuerholz für 1,1 Milliarden für den Staat da haben. Ja, sie das verbrennen können. Ja, genau, bis sie wieder eigenes Zeug zum Verbrennen schlagen können. Ja, aber das finde ich. Volle Bildsprache. Das finde ich wirklich. Nee. Das finde ich wirklich ein bisschen. Das ist aber. Nee, nein. So, nee, also. Nee, nee, überhaupt. Da bin ich jetzt auch. Da bin ich jetzt auch. Da bin ich dagegen. Da bin ich dafür, ja. Ja, nee. Ich sehe halt das Problem, aber ich fände das gut, aber irgendwie fordert das auch niemand. Die es fördern, die würden fordern, die werden kurz zur Seite geschoben. Und man findet irgendwie einen Weg daran vorbeizukommen, weil jetzt sieht es immer noch aus, unsere Banken sind immer noch systemhaft und sie hängen immer noch zusammen. Und wenn jetzt eine Bank aus irgendeinem Grund wieder einen Riesenverlust erleiden wird, heißt es, wir brauchen Geld. Dann wird die Hand ausgestreckt. Ja? Ja. Banken haben eine große Hand und Banken können sehr viel Geld reinholen. Ja, und noch mehr verprassen. Aber sie können viel reinholen. Ja, ach, das ist eh ein Irrsinn. Genauso wie man VW mit 20 Millionen gerettet hat oder mehr für 20.000 Arbeitsplätze. Im Verhältnis dazu ist halt ein Witz. Ja? Ja. Und gleichzeitig pumpt VW mehr Geld denn je in Marketing, weil sie ein unglaubliches Wachstum haben, aber trotzdem, Opel hat man versucht zu retten mit 20 Millionen. Aber VW, trotzdem, VW muss Leute entlassen, aber stecken halt unglaublich viel Geld, und jetzt kommen wir zum Fußball, in den VfL Wolfsburg. Ja, also das ist so, Felix Magath sagt dir ja vielleicht was, auch als Fußballnarr. Ja, ich kenne mich sogar bis einem bestimmten Grad, also es geht nicht der Typ an mir vorbei. Ist ja mit Bayern, hat in 2 Jahren das Double gewonnen, das heißt Meisterschaft und Pokal, ist dann größenwahnsinnig geworden, hat gesagt, das schaffe ich mit Wolfsburg auf, hat es dann geschafft, hat sich ganz viele tolle Spieler gekauft. Es war eigentlich ein Glücksgriff. Eine Handvoll guter Spieler und hat damals echt ein gutes Team aufgestellt und ist Meister geworden 2009. Das ist aus dem Nichts, ja. Als würde Rösler plötzlich Kanzler werden, ja. Okay. Das hat quasi, er hat quasi die Rösler zum Kanzler gemacht, ja. Das ist schon eine Leistung. Das ist eine irre Leistung, ja. Und seitdem läuft es aber nicht, ja. Seitdem kauft er sich durch die Spielerwelt und zwar ohne Erfolg. Und in Wolfsburg tut er das, gestützt von Millionen von VW. Alle halbes Jahr, also alle 6 Monate, kauft er sich Unmengen an Spielern ein, die auch Unmengen viel kosten, aber nichts bringen. Ja? Gestützt von VW, die Arbeitsplätze abbauen müssen, weil sie nicht genug Geld haben, angeblich. Aber gleichzeitig jetzt der größte Autokonzern der Welt sind. Sind die wirklich der größte? Ja, stimmt, was die alles geschluckt haben im Laufe der Zeit. Ja. Die schlucken mehr als ein Tablettenabhängiger. Die haben es vertochtergesellschaftet. Ja, vertochtergesellschaftet, das trifft es genau. Ach, es läuft halt nicht. Ja, Wutrede, Irakkrieg, Krieg, teuer. Irakkrieg ist offiziell beendet worden. Zumindest war es heute das Titelblatt der Frankfurter Rundschau. Ich habe sie nicht angerührt, ich habe es nur von außen gesehen. Ja, 4.000 Milliarden Dollar. Ja. Wir haben Krise und irgendwo auf der Welt müssen 4.000 Milliarden Dollar rumschwirren. Ja, also vielleicht sollten wir mal so ein paar Geldfänger hoch ins Weltall schießen. Ja, vielleicht finden die ja was. Vielleicht finden die ja was, ja genau. Vielleicht sammeln sie die Scheine auf mit so einem Fischernetz und bringen das dann zurück. Vielleicht ist es ja auch mehr geworden, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es mehr geworden. Vielleicht ist ja das Geld... Das berühmte System des Umtopfens, unser Gesundheitssystem, das grüßt ja. Von der Krise von vor circa 70 Jahren, 80 Jahren, ist ja vielleicht auch noch ein bisschen Geld da oben. Ja, vielleicht ist da auch Gold. Vielleicht ist Gold da. Vielleicht gibt es Gold auf dem Mond. Oder Chicken Wings. Oh, Chicken Wings. Ja, wir schweifen schon wieder ab, ja? Ich merk's. Der Krieg wird beendet, ist ne, längst überfällig. Also, ich meine, allein die Tatsache, dass man überhaupt angefangen hat, war überflüssig und dass man wieder abrückt, ist überfällig gewesen. Also bei welchem Krieg bist du denn gerade? Achso, Irakkrieg. Ja, also gut, allgemein die ganzen Kriege, die in den vergangenen 10 bis 12 Jahren... Nahostkonflikt. Ja, gut. Ja. Alles Nahostkonflikt, man möchte den Menschen ja nur helfen. Das ist das, was... der breite Schnitt in der Zeit, auch was uns als Nahostkonflikt verkauft worden ist. Aber das war nicht nur überflüssig, das war einfach auch nur dumm. Ich meine, gut, ich kann verstehen, dass man Menschen helfen muss. Also ich führe Diskussionen sehr oft mit sehr vielen Menschen. Aber irgendeiner wurde größenwahnsinnig. Und es gab nicht den einen, der sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, hier geht's nicht mehr weiter. Weil, dass man dann irgendwann noch in das mit Afghanistan, das war sowieso schlimm genug, und dann noch der Eingriff in Libyen. Ich meine, das ist gut, Gaddafi ist weg, wie er gestorben ist. Verzeihung, ist ein anderes Thema, aber man muss sich nicht in jeden Konflikt einmischen. Jetzt in Syrien sehen wir ja, da hält man sich ja ganz gekonnt raus. Ja. Das ignoriert man ja praktisch weg, Syrien. Man das sagt, wir verabschieden Resolutionen, noch eine Resolution, noch eine Resolution, werden nicht angenommen. Und heute, oder war das gestern oder heute, hat Russland, glaube ich, eine Resolution vorgelegt, an der aber jetzt noch irgendwas, an der es irgendwas zum Rummeckern gab. Aber allein, dass sich Russland dazu bewegt, eine Resolution gegen Syrien vorzulegen, ist ein, also finde ich beeindruckend, das finde ich ist ein starkes Stück, das finde ich aber persönlich auch gut. Weil irgendeiner muss das, was da gerade geschieht, stoppen. Ja, aber gleichzeitig, ja, das ist mein persönlicher Standpunkt, Eingriff in ein fremdes System, eigentlich ein No-Go, ja. Das Blöde ist halt, man hat ja schon längst damit angefangen, ja, man kann jetzt nicht wieder aufhören, urplötzlich. Aber prinzipiell greifst du halt, ich meine, das ist die Biologie und unsere Natur zeigt es und zeigt uns auf, was passieren kann, ja. Wenn du als fremder Organismus in ein Biosystem reinkommt, in ein Biotop, das sind die Kettenreaktionen, die das hervorruft, sind unberechenbar und oder können ungemein gefährlich sein. Also ich kann natürlich auch, es kann und was unglaublich Schönes daraus entstehen, aber primär ist das, sollte das mit solch einer ungemeinen Vorsicht behandelt werden, allgemein die Eingriffe auch. Und das sind primär mittlerweile ja nur noch Eingriffe in fremde Kulturen. Ich meine, was haben wir Afrika? Das ist das Problem, dass du nicht nur ein fremdes und gerade eine so unglaublich unterschiedliche Kultur, von der hier keiner wirklich was versteht, eingreift. Nicht im Ansatz. Nicht und im du Ansatz, gehst hin ja. und du sagst, das hier ist der Helm des Christentums und den setzen wir euch jetzt auf. Und in diesem Helm ist dann eine schöne Verzierung, dann ist dann die Demokratie dabei, dann sind die Frauenrechte dabei und soll mal bitte irgendein dahergelaufener Politiker mir erklären, wo lässt sich bitte der Islam, wie er ausgelegt wird, von den Menschen, die dort regieren, von den Menschen, die dort leben, bitte mit Frauenrechten und Demokratie vereinen? Das funktioniert einfach nicht. Das stößt sich in meinen Augen ab. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man trotzdem weitergemacht hat und eventuell noch weitermachen wird und sich wieder ein anderes Land aussucht, das man unbedingt eingreifen muss. Ja. Weil ich meine, Afrika, wie es heute besteht, das haben wir denen überlassen, ja. Der ganze Bürger, wir haben den Rassismus und Bürgerkrieg überlassen, ja. Wir haben, wir sind da runtergegangen mit Lineal und Zeichenstift und haben gesagt, ich bin Großbritannien, ich hätte gern davon rechts das. Können Sie mir das bitte rausgeben, das Stückchen? Das nehme ich, ja. Machen Sie ruhig bitte zum Fluss da. Der Fluss, der ist wunderbar. Hier, Franz Sacke, was willst du denn haben? Nimmst du das da unten, den Zipfel? Ach nee, ich nehme lieber da drüben die Küste. Ah, super, da können wir uns ein bisschen zuwinken. Wunderschön. Ah, willst du an meinen Fluss rankommen? Machen wir schön Grenzen draus, ja. Ah, wunderbar. Belgischer König, hast du auch was zu sagen? Oh nee, wir sind so ein kleines Land, aber wir nehmen trotzdem was da unten. Ich warte darauf, dass die Ösis kommen. Ja. Das ist also, und dadurch haben wir, also ohne Rücksicht auf Stammeszugehörigkeiten, auf Religionszugehörigkeiten, ja, ohne Rücksicht auf, also rücksichtslos, komplett rücksichtslos, ja. Brecht man da rein und zwingt euch was aufzwingen. Und ja, genau, ja. Ja. Jetzt sind wir schon bei 50 Minuten. Ich würde sagen, wir kündigen jetzt langsam eine kleine Pause, eine kleine Toilettenpause, eine kleine Musikpause. Die Musik wird ja eingespielt, um die Pause zu überspielen. Richtig. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt eine kurze Klo- und Versorgungspause. Bis gleich. Bis gleich, Freunde. Tja. Da sind wir wieder. Da sind wir jetzt zurück. Können wir die Kippe danach rauchen. Haha. Ja, vorab, ich soll schöne Grüße nach München senden. Ich wurde gerade heftigst per SMS daran erinnert, so vorhin, dass ich doch bitte auch München grüßen soll in meiner Ansprache. Aber das ist ja schon lange vorbei. Ja, machen wir weiter. Wir waren bei Auslandseinsätzen im Nahen Osten. Auslandseinsätze im Nahen Osten. Richtig. Ja, und Grüße an die Ponys. Grüße an die Ponys. Auf jeden Fall. Ponys sind unglaublich süße und respektable Tiere. Unglaublich intelligent und wahnsinnig. Und wenn unsere Kanzlerin ein Pony wäre, wäre alles gut. Ja. Ich meine, dann wäre Deutschland die Bundesrepublik auf Ponyville und es gäbe keine Probleme mehr. Nö. Oh, wir könnten ein Pony nach Afghanistan schicken. Da könnten auch keine Dienstwagen in Spanien verschwinden, weil du reitest ja eh über den Regenbogen. Ja, den Vorteil, ist, ja. Warum nicht? Ja. Auslandseinsätze im Nahen Osten. Fatal. Ich meine, die USA, es war ein Wirtschaftskrieg und die USA ist pleite gegangen, weil sie den Wirtschaftskrieg verloren haben. Richtig. Ja, das ist ein Staat, der nichts hat. Die haben, ich meine, was haben die USA denn? Ja, die haben ein paar gute Bands. Das war's für mich, ja. Die haben geiles Fastfood, weil und da kannst du dir auch bei der Kuh im Urlaub mal sowas von den Bauch vollschlagen. Aber das war's auch schon. Der Staat ist verblödet, ja. Das innenpolitisch ist der Staat zerstritten, Infrastruktur quasi nicht vorhanden. Du hast wirklich Ghettobildung. Erstlandstaat quasi, ja, erste Weltstaat, der verarmt ist bis auf die Knochen, ja, in denen die Gewalt übermaßen, die Gefängnisse überfüllt sind, ja, die USA ist, ist unfassbar, wie dieser Staat überhaupt, ja, es ist halt wie immer, ja, die doofen regieren, ja, und finanziert halt durch die Weltkriege, ja, und dann verliert man halt mal gegen Russland das Wettrüsten. Man verliert halt, aber man hat ja nichts zum Exportieren. Ja. Und dann verliert man halt auch mal einen Vietnamkrieg, dann verliert man den Nahen Osten, dann verliert man jegliche Investitionen in junge, sympathische und talentierte junge Männer im Nahen Osten mit Namen Saddam Hussein und Osama bin Laden. Und dann verliert man auch den Ölkrieg. Und dann ist man pleite. Aber das ist pleiterer als jeder andere auf der Welt, ja. Ja, ich muss sagen, dass man in den USA anscheinend noch nicht begriffen hat, dass Bildung der erste Schritt ist, um in der Zukunft ein stabiles System und ein gesundes System zu erstellen. Nämlich, gut, ich habe jetzt mich mit der amerikanischen Gesellschaft nicht auf einem Studienzweig oder so beschäftigt, aber von dem, was ich mitbekomme, schau es dir an. Es gehen teilweise deutsche Schüler nach Amerika und werden gefragt, ob Hitler noch lebt. Und das nicht im Scherz. Ob wir fließend Wasser haben, ja. Das ist also die Allgemeinbildung und das ist so niedrig. Dieser Staat ist halt so verblödet. Und dann stellen sich diese Rechten, diese Tea Party-Spasten, stellen sich dann die Rick Perry, ja. Oder Sarah Palin, ja. Die sollte eins sein und zwar impaled, nämlich gepflockt, gepfählt, ja. Das ist das Einzige, was ihr irgendwie. Das ist so unfassbar, ja. Das sind wirklich. Also die kämpfen sie sollte einfach ihr Pendant aus dem Porno ablösen und sich selber reinstellen. Ja, es gibt Sarah Palin-Fake. Ja, Nailen Palin, wie das hieß. Es gibt einfach, meiner Ansicht nach, keinen Zweck, kein Verwendungszweck für diese Frau. Wie eigentlich für doch, den ganzen. Es gibt doch irgendwie Südkannibalen, ja. Schicken wir sie noch runter, ja. Dann sterben ein paar weniger ihre Mitkannibalisten. Die müssen den Schädel nur knacken, der ist schon leer, die können sie als Schüssel verwenden. Wunderbar! Ja, müssen die nicht mehr ausschlürfen. Gar nichts, der ist nicht zum Kleckern. Ja. Oder du kannst bestimmt eine Pfeife draus machen, weißt du, du pustest das eine Ohr rein, machst oben ein paar Löcher rein und der Luftfluss zirkuliert innen durch die Leere und kommt auf der anderen Seite wieder raus und kannst Töne damit machen. Und wenn du die Nase nicht dazu hältst, geht es 2 Oktaven hinauf. Sehr schön. Das ist einfach grausam, ja, dass so ein Staat überhaupt so viel Anerkennung verdient, ja, und auch eine ungemeine Wichtigkeit und auch in jeder Entscheidungstreffung, in jeder Kompromissfindung auf internationaler Ebene, sei es bei der UN, im Sicherheitsrat, das ist verrückt, ja. Ja. Also für mich, ja, völlig unverständlich. Ja, nee. Aber könnte ich mich halt irgendwie stundenlang drüber aufregen. Wobei ich immer noch These habe, dass der Vietnamkrieg, meiner Ansicht nach, der Auslöser dafür war, dass die Amerikaner und die USA immer besessener darauf waren, weiter in andere Länder zu gehen, immer wieder tiefer in andere Länder. Ja klar, die sind schlechte Verlierer, das kenne ich auch. Du spielst dann weiter und du machst noch eine Runde. Noch mehr und es wird dann noch eine Runde, jetzt schaffe ich es aber, komm jetzt aber. Und es wird dann noch schlechter, ja, und ich reg mich noch mehr drüber auf, dass ich noch krasser verloren habe oder noch höher mit einem noch größeren Toreunterschied oder ähnlichem, ja. Nee. Das ist halt. Es ist schlimm. Ja, aber weg davon. Am besten weit weg. Da reicht weg mich von Amerika. Nicht, ja, da reicht mir nicht nur der große Teich dazwischen. Das Blöde ist, sobald ich sie weiter nach Westen schiebe, kommen sie auf Osten wieder raus. Ja. Ja. Ja, der Klassiker. Ja, gehen wir in den Süden. Italien fängt an zu sparen. Ich dachte, du wolltest den Urlaub planen, aber okay. Ja, da würde ich auch gerne hin, ja. Elba, 2 Wochen. Nächstes Jahr an Ostern. Das können wir ja schon mal, da können wir uns ja nachher mal zusammensetzen. Willst du mitfahren eigentlich? Ich denke schon, also, ja. Ja, dann gehen wir uns halt 2 Wochen und dann können wir uns einen Roller mieten und fahren da über die Insel. Ja, und spielen Luigi und Giancarlo. Ja, ecco bene, come pazzo, Cristiano, Ja, also ist halt echt, muss halt schauen, Urlaub planen, das ist echt schwer. Weil dadurch, dass ich ja so limitiert bin. Aber ja, Italien hat gewählt. Das Parlament hat gewählt. Und zwar relativ einstimmig, ja. Oder relativ, oder viele, viele Pro-Stimmen für Monti. Einstimmig ist in Italien mittlerweile echt subjektiv. Ja. Ich bin ja dafür, dass Berlusconi bald als Frauenrechtler auftritt für die UNESCO. Ja, das ist genauso wie Gutenberg als Berater in Sachen Internet. Das wäre letztens der gleiche Karrieresprung. Und zwar einfach nur absurd. Nee, also das ist, Italien ist echt ein Sorgenkind. Ja, aber trotzdem ist es der erste Schritt. Also ich halte von Monti relativ viel, ja. Aufgrund seiner Vorerfahrung und auch aufgrund der Tatsache, woher er stammt, ja. Aus welchem Gebiet er vorher kam, ja. Und für welches Spezial. Der ist eigentlich der richtige Mann, ja. Und dass Italien sich überhaupt berungen hat, das Sparpaket überhaupt zu schließen, ja, zu beschließen, ist schon eine super Sache. Und gleichzeitig hat er auch den Vertrauensbeweis noch mit eingebracht und hat sich somit auch Arbeit oder den Rückhalt des Parlaments gesichert, was ich sehr, sehr respektabel finde und ein kluger Schachzug war. Ja, die einzigen Gegenstimmen kamen ja nur von dieser quasi, ja, rechten Partei, ach, wie heißen die? Irgendwie Lega irgendwas, Lega Nord, glaube ich, ja. Die ja primär dafür eintreten, dass Italien losgelöst wird von dem Staatswesen, wie sie es jetzt haben, und nur noch die Kommunen oder die Regionen die Macht über oder das einzige Fügungsrecht, das einzige Weisungsrecht und die einzige sowohl Exekutive, Judikative und oh Gott, jetzt fehlt mir das eine Wort. Dass nur noch die Regionen die Regionen an sich souverän agieren, ohne einen Staat dahinter, ja, sondern dass nur noch die Pluralismus oder was meinst du? Ja, genau, das hat fast was Stadtstaatmäßiges, ja. Okay. Dass sich die einzelnen Regionen, was natürlich in Italien das Chaos wäre, ja. Weil im Norden gibt die unglaublich reichen Regionen, würden für sich wirtschaften, würden unglaublich florieren, ja. Aber der Süden würde komplett untergehen, ja. Weil der Süden ist ja das, was für uns der Osten ist, ja. Zwar nur noch halt mit schöneren Stränden. Weil es ist halt ein Fass ohne Boden. Ja. Du hast eine schlechte bis gar keine Infrastruktur. Korruption diktiert das Tagesgeschäft. Und die Arbeitslage ist fatal. Ja. Die Wirtschaft unten ist wirklich im Arsch. Ja. Da leben die Leute auch gerade auf dem Land, die leben halt noch sehr ländlich, ja, weil da leben wir auf dem Land. Ja. Aha. Aber wirklich noch in diesen kleinen Hütten leben teilweise aber echt noch von Landwirtschaft. Und das nur für sich wirtschaften, ja. Die wirtschaften nicht, um irgendwie großen Absatz zu haben von ihrer Farm, die wirtschaften für sich, ja. Die haben Olivenbäumchen, pflanzen sich Zitronen an, haben ein paar Ziegen, ein paar Schweine, ja. Gibt's genug von in Italien. Von den Schweinen, ja, die ganze Menge. Ja. Da wird man kaum mehr satt, du. Nee. Wobei, also von den italienischen Schweinen habe ich mich teilweise schon satt gesehen, ja. Hat mir Berlusconi ja gereicht, ja. Wobei, auf dem soll man, da will ich auch nicht lange rumreiten. Der Typ ist ja lang genug auf anderen rumgeritten. Genau. Für ihn hat sich jetzt auch ausgeritten. Ja, genau. Ich habe gehört, Cialis und Viagra werden nicht mehr nach Italien geliefert. Ja. Damit ist seine Amtsperiode auch abgelaufen. Nein. Weiter geht's. Ja, Mr. Monty. Der reguläre Wahltermin ist 2013, ja, also hat er knapp 2 Jahre, um was zu bewegen. Um Italien auf einen ansatzweise guten Kurs zu lenken, den auch, wenn er das Amt nicht übernehmen sollte, dann 2013, dass sein eventueller Nachfolger da mit einschlagen kann in die Bresche, ja. Aber ist möglich. Wir müssen eigentlich ins Kino gehen, ja. Also, es sind so unglaublich gute Filme momentan draußen. Echt? Ich habe. Ja. Also, ich würde mir auch anschauen, Mission Impossible 4. Also, was ich anschauen muss, war Herr des Gemetzels, war das der Gott des Gemetzels, genau, hab ich geschickt, ja. Also, den Film kann ich nur empfehlen, ja. Ich habe das Theaterstück damals gesehen, der Gott des Gemetzels, und der ist unglaublich sehenswert, ja. Also, nicht nur sehenswert, den muss man sich eigentlich anschauen, ist auch mein Tipp für Oscar-Nominierungen schlechthin, ja. Und die schauspielerische Besetzung, die Leistung des Regisseurs. Roman Polanski ist halt doch ein guter Regisseur, ja. Also grob inszeniert ist ein Theaterstück, das nur an einer Szene stattfindet, wo sich zwei Ehepaare kommen, das eine Ehepaar kommt zum anderen Ehepaar in die Wohnung, weil sie erörtern wollen den Streit der Söhne beilegen wollen, dass der eine, der Sohn von Ehepaar A hat dem Sohn von Ehepaar B mit dem Stock ins Gesicht geschlagen, da vielleicht, glaube ich, 2 Zähne ausgeschlagen, ja. Und okay, das Ganze wird jetzt verfilmt, ja. Das ist doch der Film, wo die dann anfangen zu diskutieren, sich dann erst gegeneinander zerfetzen, die Eltern, und ja, dann genau, später untereinander, dann auch die Ehepaare. Also, der Gott des Gemetzels ist ein wirklich guter Film, ja. Okay. Ja. Ansonsten. Wenn du sagst, also es gibt nur als Ort das Wohnzimmer eigentlich. Also ja, genau, die Wohnung ist das nur, das war's, ja. Der Film spielt komplett in der Wohnung. Ist relativ kurz, cool, ne, weil du kannst ja auch nicht, also der hat sich im Theaterstück gehalten und relativ gut, ja. Und da freue ich mich drauf, ja. Den muss ich mir halt noch unbedingt anschauen. Nee, was ich jetzt letztens mal wieder gesehen habe, war sogar in der Schule. In Ethik war das, die 12 Geschworenen, war auch ein sehr, sehr guter Film. Also ich habe den vor 3 Jahren, glaube ich, mal gesehen, mit Henry Fonda, kennt vielleicht manche aus Once Upon a Time in the West, spielt jetzt nicht vom Tod, also wirklich sehr, sehr, sehr guter Film. Geht halt um 12 Geschworene, wie der Titel schon verrät, die sich beraten über einen Fall, den der Sohn den Vater erstochen haben soll. Es gibt einen Augenzeug, also eine Frau, die es gesehen haben möchte, einen Nachbarn, der es gehört haben möchte. Und der Film handelt einfach von dieser logischen Beweisführung oder von dem berechtigten Zweifel, der Begriff kommt sehr oft von diesem Film, den Leute haben und warum. Und was mir sehr gefallen hat, war einfach diese logische Beweisführung, die sie angeführt haben, um ohne etwas beweisen zu können, weil sie es nicht wissen, die Aussagen widerlegt haben. Ist auch ein sehr, sehr guter Film. Ja. Kann man sich mal ansehen, gerade wenn man sich für sowas interessiert. Ja, auch der Chat fragt, gute Filme, also auch The Help, dieser Film über Amerika in den 60er Jahren mit einer jungen, mit der so einer jungen weißen Journalistin, die sich gegen die Gesellschaft auflehnt und mit ihrem Buch versucht, das Leben aus Sicht von den schwarzen Kindermädchen zu schildern, die Kinder für die weißen Frauen aufziehen, aber kein Mitsprache und nicht mal das gleiche Klo benutzen dürfen, ja. Der ist auch gut, hat auch gute Kritiken bekommen. Ja, ich richte mich auch immer an die Kritiken, weil ich sie noch nicht ganz gesehen habe, natürlich nur die Trailer gesehen habe, weil ich ja noch nicht im Kino war. Nein, du hast aus Trailern den Inhalt auch erschlossen. Ja, genau. Auch Anonymous würde ich mir anschauen, diesen Roland Emmerich-Film über Shakespeare. Ja, was ich mir zum Beispiel nicht anschauen würde, wäre Sharknight 3D. Ist das sowas wie Piranha? Ja, es ist exakt der Fake von Piranha 3D, von dem Macher von Snakes on a Plane, was also nicht gerade für ihn spricht, ja. Oh, war das nicht der mit dem... Mit Samuel L. Jackson. Ja, das war auch wie, also... Ich bin seitdem nicht mehr im Flugzeug geflogen, ich hatte so eine Angst. Ja, das war grausam, ja. Nee, also die Vorstellung ist, ich fand die Vorstellung wirklich lustig. Ich hätte zwar keinen Bock darauf gehabt, aber gewissermaßen war es doch schon lustig. Auf einmal kommt da Sachen, Schlangen raus. Nee, Und ich freue mich auch auf zumindest da gerade sind zwei Trailer rausgekommen, auf die ich mich jetzt persönlich freue. Man in Black 3 und okay. The Expendables 2, ja. Nein, also doch, The Expendables, das war der Film, also ich habe noch nie in einem Film so einen Tiefgang gesehen. Ja, das hat mich sehr berührt. Ich fand die Besetzung genial. Ja, das ist aber der Punkt. Sie haben keine Story und ersetzen jeden Anflug von Story durch noch mehr Gewalt. Ja, und durch einfach die Besetzung für gewaltbekannte Schauspieler. Ja, genau. Und finde ich okay, ja. Finde ich eigentlich vollkommen okay. Film ist nicht gut, aber man kann ihn sich anschauen, wenn man nichts zu tun hat und sich einfach nur durch Gewalt unterhalten möchte. Ja, aber schön, dass es irgendwie noch Lichtblicke gibt, weil gleichzeitig der IWF ja durch ihre Chefin, durch die Chefin des IWF, Frau Legarde, wird die Legarde ausgesprochen? Legarde? Ach, das ist mir wurscht. Ich bin in Deutschland, die wird Legarde ausgesprochen. Ich bin in Deutschland, hier wird Legarde ausgesprochen. So rum, bitte. Ja, wir sind in einem deutschen Podcast und ich bitte Sie, Deutsch zu sprechen. Genau. Die ja die Krise quasi schon, also die Krise ausgerufen hat, ja, hat mich ganz schön schockiert. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt Krise haben wieder. Kam jetzt ganz schön überraschend. Mit was ist das verglichen? Ja, genau, mit den 1930er Jahren. Sie warnt davor, dass sich eine weltweite Depression ausbildet und entwickelt, ja. Und das sei eines Handels. Also wirtschaftliche oder gesellschaftliche Depression. Ja, also, genau. Krankheitliche Depression. Ja, wirtschaftlich natürlich, wenn Sie es vergleichen mit der Wirtschaftsdepression 1930. Oh, du weißt nicht, da gab es auch sehr viele depressive Menschen. Ja, das stimmt auch wieder. Einer von denen hat aus diesen Depressionen sehr schöne, also für ihn schöne Schlüsse gezogen. Ja. Ja. Hitler war eh an allem schuld. Ja. Das finde ich halt irgendwie, das ist so schwachsinnig, ja. Also, ernsthaft. Dass man sich als Sprachrohr des Internationalen Währungsfonds hinstellt und sagt, wir müssen eine Wirtschaftsdepression globalen Ausmaßes bekämpfen. Warum backt man nicht ein paar kleinere Kuchen, ja? Und sagt, versucht im Rahmen zu halten, ja. Weil das wiederum, ich meine, darauf reagiert dann eine Börse, ja, auf solche Aussagen. Natürlich, ja? Und zwar nicht hier zu hart. Panisch, durch Panikverkäufe und durch automatisierte Verkäufe. Ja, die auf solche, Meldungen dann analysieren und dann wird einfach verkauft, ja, und obwohl gar nichts passiert ist, hat sich ja nichts geändert, ja. Das ist halt, das ist dämlich, ja. Da könnte ich mir wieder Kopftisch. Mal wieder. Das ist echt zum Heulen. Ja, zum Heulen. Zum Heulen. Was die teilweise für Sachen raus. Nee, das. Nee. Ja, es ist. Grausam. Nee. Ja. Aber auch. Ach, da fehlen mir schon wieder die Worte, ja. da müsste ich auch zu einer Wutrede ansetzen. Über alles, eigentlich über alles und jeden. Ja. Ich brauche nur nach links und rechts zu schauen, welche Idioten mit mir sich meine Generation teilen, ja. Wie sich mitteilen, allein in diesem verfickten Social Network. Und, keine Mietzahlen. Satzzeichen, wirklich. Vergewaltigen in irgendwelchen Zusammenhängen. Ja, früher haben sie gar keine Kommata gesetzt und gar keine Punkte gesetzt und heute setzt man 3 Stück an der falschen Stelle, 5 Stück auf einmal in einem Smiley, der braucht nicht nur einen Mund, der braucht 5 Munde und wie sie artikulieren, das ist grausam, ja, als würden meine Mitmenschen eine riesige Hipsterbewegung durchmachen, man muss noch mehr herausstechen, anstatt einfach hier, ey, dabei ist das, ach, das ist so eine Scheiße und die sind blöd. Blödheit diktiert. Das ist so grausam, ja. Ne, also ich hab's Das vorhin sind eben was. mit den Leuten müssen, also das ist die Zukunft unseres Staates, das sehe ich schwarz, ja. Und das ist nicht, weil die CDU regiert. Doch, auch. Ja, das auch, aha, ja, was ist ein, das ist Nein, wirklich, es ist erschreckend, ich kann ja, es ist mittlerweile nicht erschreckend. mehr in der Schule mitarbeiten, ohne in so eine Wutrede auszuarten. Es wird ein Thema angesprochen und man darf sich dazu äußern. Das ist mittlerweile auch rar geworden. Und dann möchte ich mich äußern. Ich möchte einfach zerstören. Ich möchte den Leuten Ich mich erklären, dass sie dumm sind. zerstören, Oh doch ja, es soll ich darf die zu Musik nicht mir einspielen? gehören. Nee, also ich will echt sagen, Ja. nee, das funktioniert einfach meiner Ansicht nach nicht. Wie das, und dann denke ich einfach, ich habe Leute, die zu bei mir im Unterricht denken, hier könnte ich auch einen Stein werfen. Und allgemein laufen ja Leute rum, die man einen Stein abwerfen könnte, aber gut, jeder wie er möchte. Ha. Ja, ich meine, ich kann ja schon mal, ich schalte mir kurz Facebook ein, ja. Gut, von meiner Facebook Timeline. Facebook, meine Facebook-Beziehung postet mir, feiern macht sexy, holla die hi. Ja, das ist noch okay. Ja, die nächsten, ach, das ist grausam, ja. Auch was so, ich mache ja auch FSJ, ja. Das heißt, ich bin zwangsläufig mit Vollidioten in der Scheiß-Seminargruppe, ja. Und das ist echt, das ist ekelhaft. Das sind Leute, die sind 18, 19 und die können nicht einmal die Fresse halten, die können nicht zusammen reden, die können nicht diskutieren, die können. Das ist auch der Anstand, das ist kein Anstand, ja. Man schwätzt einfach weiter. Also ich musste mit denen dann regelmäßig 6 Stunden am Stück verbringen, ja. Und mit denen mich über Themen austauschen, die meine Arbeit betreffen, die meine persönlichen Empfindungen betreffen. Und das sind Vollidioten, ja. Ja, das ist, naja. Ich halte mich da wieder zurück, ja. Machen wir weiter mit wunderbaren Nachrichten aus dieser schönen, tollen Welt, heilen Welt. Ja, weil Ja. es funktioniert ja auch alles. An sich gibt es Ja. doch keine Probleme. Nein. Ja, doch, es gibt große Probleme. Aber Joachim kommt. genau, das ist das Schlimmste. Winterchaos Joachim, ja. Ich konnte ja kaum Auto fahren vorhin. Ja, ich auch, ja. Also Joachim, ja, ist jetzt schon einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Dabei hat er mir den ganzen Tag doch einen geblasen, Joachim. Konntest Ja. nicht mal zahlen, nehme ich an. Nein, Schade. der wollte auch nichts, ja. Der hat einfach die ganze Zeit Geblasen und weiter geblasen. geblasen, ja. Und er blies und blies, weil er das Bliesen so mochte. Ja, ungefähr so in die Das Richtung. Blasen so mochte. Ja, das ist natürlich grausam. Und er hat auch die Schneefallgrenze hochgeschoben, ja. Deswegen hat es heute den ganzen Tag geregnet. Hätte schneien sollen. Fände ich schöner. Schnee ist ein schöner Ruhepol, ja. Eine weiße Landschaft, diese Stille, das alles entrückt, ja. Die Stille finde ich Geräusche, nämlich am schönsten. ja, genau. Da steht man auf der Straße, die eigentlich wirklich, du hörst, also dauernd fahren Autos, immer Aber ganz irgendwelche Geräusche leise, es und auf einmal ist knirscht, es ja. leise. Und du Ja, stehst genau. einfach nur da und schaust und ich finde es wunderbar. Ich finde, es gibt wenige Sachen, die mich so beruhigen. Ja. Gleichzeitig wieder in Kairo, neu wieder, das ist ja auch wieder ein alter Hund, ja. Wurde ein Aufstand niedergeschlagen, oder? Ja, wieder. Sitzstreik Ja. oder so. Ja, genau. War wieder normaler Sitzstreik, irgendwie ganz normale Sitzblockade und dann schreitet halt die Militärpolizei ein und knüppelt die wieder alle nieder. Und da sind wir wieder der Frage, da eingreifen, weil ich meine, das ist halt, wenn wir uns die Menschenrechte, wenn wir die Würde des Menschen ist unantastbar als oberste Maxime setzen, nach der wir unseren Staat ausgerichtet haben und unsere Gesellschaft handeln soll, müssen wir dann eigentlich eingreifen, ja. Ja. Weil es ist halt unmenschlich, ja. Dass die Meinungsfreiheit so beschnitten wird und jeglicher Widerstand dagegen, dass einem das genommen wird, dass jeglichen Versuch, sich zu wehren, dass das mit Gewalt und teilweise Tod endet, ja, dafür, dass du deine Meinung vertrittst, ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen, dass Menschen niedergeknüppelt werden, die meinen, sie müssten ihre Meinung vertreten, ja. Das Aber auf, aber. fängt dann bei Ackermann an und geht dann weiter über andere Personen unseres öffentlichen Nee, das Lebens, Problem ja. ist, Auch man hat Lothar sich. Matthäus könnte man niedergeknüppelt Ja, aber werden, ja. das ist bei ihm anders. Statt immer Das ist regelmäßig Standard. Frauen niederzuknüppeln, ja, die er dann heiratet. Nee, ich finde, es ist einfach das Problem. Es gab die Revolution für die Freiheit, für die Befreiung vom Despotismus und vor der Befreiung von der Unfreiheit, zum Erlangen der Freiheit. Und was kommt dabei raus? Man hat anscheinend nicht daraus gelernt. Und auch in Libyen war das, glaube ich, war das, wenn war in Ägypten, wo die Moslembrüderschaft, auf jeden Fall die islamistischen Parteien gewählt worden sind, passt für mich nicht in das Bild, was man als Westen, ja, ich sage mal der Westen, oder was man als Frankreich und die Länder, die in Libyen eingegriffen haben, versucht haben zu erreichen. Aber das, wozu die Unterstützung da war, damit am Ende Islamisten gewählt werden? Weil das ist nicht das, was wir unter Demokratie verstehen. Und ich will auch nicht, dass man denen das aufzwängt, aber anscheinend haben sie nicht daraus gelernt. Es gibt eine Sitzblockade und sie werden niedergeknüppelt. Und das war ja nicht der Weg, den man angestrebt hat. Ach, das ist alles so schwer, aber wir können es noch nicht beeinflussen, ja. Wir können nur wieder drüber reden. Ja. Ja. Walter Giller ist gestorben. Ist natürlich nicht so treffend, aber trotzdem schade, ja, weil man die Filme halt doch mal gesehen hat, ja. Und weil es halt doch eine schöne, also eine Persönlichkeit, nach der ich mich persönlich sehen würde, dass solche Persönlichkeiten vermehrt wieder heute in der heutigen Welt auftreten. Das war genau wie der Tod von Horst Tappert. Ja. Das geht doch nicht. Nee, der darf doch nicht einfach sterben. Am Leben soll er bleiben, am Leben. Ach. Was mir heute wieder aufgefallen ist, mal wieder in der Schule, wir haben ja irgendwann mal durch tolle Gelder von der Regierung uns diese Smartboards angeschafft in der Schule. Diese weißen Bretter, Ja, die für wie ein 10.000 Euro das Stück, Computerfunkzeug, ja. genau, die schweineteuer waren. Und ich glaube, ich habe einige Lehrer, nicht mal eine Handvoll, die mit diesen Geräten umgehen kann. Also die wissen nicht, wie das. Nee, die verstehen es einfach nicht. Und war diese Investition sinnvoll? Also für mich war sie nicht sinnvoll. Die Schüler dürfen Auch nicht. sie, soweit ich weiß, gar nicht benutzen. Und die Lehrer tun es nicht. Die benutzen dann lieber den Overhead-Projektor, legen ihre Folie auf und los geht's. Ja, das ist eine klassische fehlgeleitete Investitionen. Ja, das lässt sich halt schnell anschaffen, ja, und ist ja so eine tolle Neuerung. Man will jetzt auf alternative Lernmittel setzen, statt einfach mal die Schulbücher zu erneuern. Erneuern. Oder Ja. überhaupt, meinst Und du? überhaupt die Anzahl aufzustocken, dass ein ganzer Jahrgang einheitliche Schulbücher bekommen kann, ja, und nicht zwei verschiedene Biokurse aus einem Jahrgang zwei verschiedene Bücher haben, ja, weil nicht genug da Ich sind, glaube, an ja. einer anderen Schule hier in Wiesbaden war es so, dass die Schüler teilweise gar keine Bücher hatten, also wirklich keine, und die selber kaufen mussten. Und das gibt es zwar in anderen Bundesländern, aber hier in Hessen soll es ja so geregelt sein, dass man die Schulbücher gestellt bekommt. Hat nicht funktioniert. Ja. Es ist halt, ja, wie so viel Unfug, den man treibt, ja, und dann werde ich fürs Trollen angeklagt, ja. Ja, Ja. ja. Aber mal sehen. Ja. 22:25 Uhr, es läuft weiter, aber es läuft etwas zäh momentan, ja. Ja. Haben uns ein bisschen irgendwie rausbringen lassen, aber ich weiß nicht woher, ja. Das war Joachim. Er hat uns aus Ja. der Bahn geworfen. Ja, Kam auch kurz Joachim hat uns zurück. aus der Bahn geblasen, ja, der Elendige. Und das Konzept war wie, ja, weggeblasen. Schade. Ja. Ach, wir sinken. Nein, Ja. ha. Deshalb. Nein, ich bin nicht der High Five, ja. Kurz. Ja, also ich wurde letzte Woche schon angesprochen. Ich weiß nicht, wer der High Five ist, ja. Ich wollte mich High Five nennen, ja, aber war wohl leider schon vergeben. Deswegen muss ich mit High Five LOL Leben. klarkommen, ja. Sehr schade. Ja. Aber zum Thema Kindergarten haben wir letzte Woche, waren wir ein bisschen, haben wir es nur Kurz ange. Ja. angeschnitten. Sehe ich auch so. Aktualisieren. Still tot. Einfach aktualisieren. Aber das bringt ja nichts, wenn ich ihm sage, aktualisieren. Ja, das hören die ja nicht, Jetzt weil hört. wissen ja nicht, dass du aktualisieren Ja. gesagt hast. Ach, das sind so stumpfsinnige Aussagen. Genauso wie abends, wie wenn man beim Kumpel übernachtet, ja, schläfst du schon? Ja, Ja. genau. So. Ja. Nee, ja, ab 3 Jahren verpflichtend, auf jeden Fall. Ja, und das soll übergehen zu einer Vorschule ab dem 5. Lebensjahr und die soll dann bitte nach Leistungsstand unterschiedlich lang dauern bis zum 6. oder 7. Lebensjahr und das soll übergehen dann in die Grundschule, ja. Ist ja die Frage immer, ob Kantkind oder nicht, wirst du mit 6 oder 7 eingeschult, ja. Und Kindergarten als Begleitorgan, ja, dass man Kindern, du musst eine Initialzündung geben, ja, einen initialen Gedanken geben oder dem Kind was vormachen, wie es machen kann und dann einfach nur noch und dann es begleiten, ja. Und dabei, wie es das versucht selber zu erlernen. Das sind ja simple Sachen wie ja, Benimmregeln schon, ja, Respekt, Ja, Udo, das klingt ja schon fast wie so ein alter Vater oder wie so ein alter Opa. Das Kind braucht Respekt. Es kriegt mal schnell zu spüren, du hier. Kriegt einen Namen, den du gut rufen kannst, kommt mit 3 Jahren in den Kindergarten, kriegt was ordentliches beigebracht. Nee, ja. Dass man diesen Sozialisierungsaspekt, dass man das Miteinander schult, ja. Der wird, also erstmal, die nicht mehr in den Kindergarten gehen, bekommen das anscheinend nicht mehr mit. Und die in den Kindergarten gehen zu großen Teilen anscheinend auch nicht. Nämlich sonst frage ich mich, von welcher Institution sind, kommen die Leute in, die ich begegne, aus welcher, von wem werden die so geprägt, dass sie am Ende so sind, wie sie sich geben? Das verstehe ich nicht. Weil da kommen Kinder an, die Jugendliche, 13 bis 14 Jahre oder 12 bis 15 Jahre, die einfach kein Respekt haben. Und ich weiß nicht, wo sie diesen Nicht-Respekt, warum sie nicht so erzogen worden sind, dass sie es verstehen. Wobei, das klingt jetzt ein bisschen falsch, ja, weil wir haben uns in der letzten Woche schon darauf geeinigt, ja, das kommt vielleicht falsch an, ja, Kindergarten losgelöst von moralischen Aspekten, die von Kirchen oder Ähnlichem als neutrale geprägt werden, genau. Ja. Sondern einfach, damit du das Miteinander unter den Kindern schulst und nicht denen irgendein moralisches oder eine Ideologie aufzwingst. Das ist nicht, das soll nicht der Zweck eines Kindergartens sein. Die Richtung, die auch integrative Schulen anstreben, ja. Da natürlich dadurch vermittelt, dadurch, dass man immer die sogenannten E-Kinder, also Kinder mit Behinderung, in eine normale Gruppe, in eine normale Gruppe von normalen, Anführungszeichen, Schülern steckt, ja. Und somit Toleranz lehrt, ja, auf diese Art und Weise. Und das kann man auch schon, das sollte man im Kindergarten schon vorführen. Vor allen Dingen, damit man auch die Chancengleichheit bewahrt. Ich denke, ein verpflichtender Kindergarten, habe ich schon fast Kindergarten gesagt, scheiß Chat, ja. KJ? Ja, genau. Ein verpflichtender Kindergarten ist das ideale Modell für eine Gleichsetzung oder für eine wirklich größtmögliche Annäherung von Chancengleichheit. Gewähren, ja, und es funktioniert ja auch, ja. Da würde ich dann gerne mal aufs Außen verweisen, ja. Frankreich zum Beispiel, ja, es funktioniert und es ist auch gut. Ich höre ein Rauschen. Ein Rauschen? Ah, du bist da. Ich dachte kurz, du bist weg. Ja, Nein, ich bin, also ich bleibe jetzt mit, hier. Du wohnst hier. Ich sehe das mit den Kindergärten genauso, und Kindergärten. Es darf halt wirklich nicht dahin gehen, den Link, glaube ich, das wurde auch letztens gepostet, dass man wieder den christlichen Glauben in einer intensivierten Form die Schulen zurückbringen möchte. Ah, das ist so ein Schwachsinn. Das ist totaler Schrott. Das darf nicht passieren. Die sollen sich da raushalten, ja. Die haben kein Recht darauf. Also die Kirche hat nicht mehr einen so großen Stand der Gesellschaft oder überhaupt, dass sie darauf pochen könnten, richtig. Teil der Bildungspolitik zu werden. Das ist. Aber gut. Da muss ich auch schon wieder bremsen. Sonst darüber rage ich dann, ja. Ja. Gibt genug Themen zum Ragen. Obwohl, zum Thema Kindergarten noch, es fehlen ja auch immer mehr Betreuer. Ja, das sowieso. Der soziale Sektor ist ja komplett unterbesetzt. Ja. Ja, oder größtenteils unterbesetzt, ja. Und also das nicht um Kinder, also allgemein den, was. Pflegeberufe angeht, Pflegedienste. Ich habe letztens irgendwas gehört, dass der Zivi umbenannt wird oder geändert wird, aber... der Zivi ist doch schon längst weg, ja. Der heißt jetzt, genau, also es wird zwei Schienen, ja. Das eine ist irgendwie Bufti oder so. Ja, genau, der Bundesfreiwilligendienst und das FSJ, ja. Das sind immer freiwillige Sachen, das ist nicht mehr verpflichtend, ja. Ich wäre dafür gewesen, dass man den Wehrdienst aussetzt, aber Zivi verpflichtend macht, und zwar für Männer und Frauen. Ja. 48% aller Abiturienten sind Frauen, ja. Das heißt, der Übergang zur Uni ist für Frauen viel leichter gewesen derzeit, ja. Hätte gesagt, Frauen einfach verpflichtend auch mit reinbringen, ja. Nee. Also, allein die Idee, dass jemand nach seinem Abitur, weiß selber noch nicht, wie ich es handhaben werde, aber ob ich nach dem Abitur direkt anfangen werde zu studieren, das bezweifle ich. Und ich denke, ich werde entweder ein FSJ machen, oder ich gehe einfach arbeiten und schaffe ein bisschen Geld an, lerne mal wirklich was außerhalb der Schule, und sammle ein bisschen Erfahrung. Aber es gibt halt auch die Leute, die versinken dann nach dem Abitur in diesem Loch. Dann haben die Abitur schon geschafft und machen einfach eine lange Zeit nichts und versinken wirklich in einem Loch. indem sie einfach nichts tun, außer sich zu amüsieren, nicht zu arbeiten, sich nicht zu bilden, und dann, wenn es dann wieder rangeht an die Arbeit oder ans Studium, dann sind die erstmal ganz woanders. Dann sind die auch diesen Alltag nicht mehr gewöhnt. Ich heiße es nicht gut, dass man so einen Arbeitsalltag interessiert ist, aber Ja, ja. wo wir wieder wären, wo wir beim Thema wären, Schule verlängern, ja, und bei Real, zum Beispiel beim Hauptschulabschluss ein verpflichtendes Praxisjahr noch dranhängen, das begleitet wird, begleitetes Praxisjahr. Das heißt, man hätte den Hauptschulabschluss ab 10 Jahren mit einem begleitenden Praxisjahr, und beim Realschulabschluss, je nach Abschluss oder je nachdem, für was man sich entscheidet, auch entweder ein begleitetes Praxisjahr oder ein Jahr Schule, bei ein Jahr weiterhin Schule, das einem dann den Übergang aufs Gymnasium ermöglicht. Fände ich eigentlich, also fände ich persönlich besser, ja. Und dass man erstmal sowieso die Sortierung, die Grundschule bis zur 6. Klasse laufen lässt, ja, dass man bis zur 6. Klasse eine allgemeine Schule hat und danach erst sortiert. Ich denke danach, weil diese 2 Klassen, ja, das sind diese 2 Lebensjahre, da ist passiert ein ungemeiner Entwicklungsschritt, ja. Also natürlich die ganze Jugend, ja, die Pubertät, da verändert das und. Das sind dann 2 Monate, werden wir vergleichen mit fast 2 Jahren, wahrscheinlich im späteren Leben, ja. Ja, also allein, dass du mal auch, also ich finde, diese Lektions hatten wir jetzt auch angesprochen, schon viel zu früh. Ja. Dass du nach der 4. Klasse davon ausgehst, sagen zu können, für was für einen Bildungszweig der Schüler gedacht ist. Bzw. für was eine weiterführende Bildung er gedacht hat, nicht Bildungszweig. Finde ich persönlich sehr, sehr kritisch. Ja. Wobei, jetzt müssen wir auch langsam uns vielleicht wieder bremsen, weil wir sonst Themen von letzter Woche wiederholen. Ist ja Wiederholen und sie langweilig, noch. Wir sind ja keine ja. Kühe. Nein, wir sind nicht die CDU. Oh. Ja. So Ja. schwarz, wie wir sind. Ich Ja. wäre mir da gar nicht so Wir können ja sicher. aufkommende Themen diskutieren. Ja. Angeblich, also laut von, wie heißt der, Van Rompuy, ja, und Ja. Barroso, ja, soll ja die Fiskalunion noch vor Weihnachten verhandelt werden, ja. Mit Großbritannien am Tisch. Bezweifle ich. Ja, damit man im Frühjahr nächsten Jahres den Vertrag unterschreiben könnte. Ja. Nächste Woche Dienstag sollen die Gespräche beginnen. Ja. Ja, aber also ich bezweifle, dass es so weit kommen wird, dass sie es bestehen. Ich denke auch, ja. Wobei, ja, auch wenn Großbritannien, wenn Mr. Cameron nicht souverän auftreten werden kann, weil er kann ja nicht geschlossen, weil Großbritannien nicht geschlossen hinter ihm steht, ja, weil das momentane Handeln Camerons ja schon in Großbritannien zur Spaltung führt, in verschiedene Lager. Die es davor auch schon gab, Ja, aber natürlich, aber jetzt das ist halt natürlich ein unmöglich. noch Ja. krasser, ja. Also wirklich ein, ja, sehr, sehr, sehr, sehr prägnantes Thema ist, ja. Ich meine, Großbritannien hat zwar keine Stimme, ja, aber er darf ja weiterhin reden und seinen Standpunkt verdeutlichen und möglicherweise so auch dann andere Länder dagegen aufbringen, ja. Ja, aber das finde ich an sich gar nicht mal schlecht. Er muss jetzt schauen, also man hat seinen Kurs eingeschlagen, er hat gesagt, nein, er hat, wie es die Tagesschau so nett ausdrückt, gemauert. Aber ich frage mich, wie lange man sich jetzt auch in Großbritannien bieten lassen wird, dass derjenige, der sie in der EU auf dieser Ebene vertritt, wohl nicht wirklich den Volk des Willens repräsentiert, obwohl das keine Ausnahme ist. Den Willen des Volkes. Habe ich den Volk des Aha. Willens gesagt? Ja, Ah! der berühmte Willensvolk, Genau, der Willensvolk. der Willensvolk, ja, Es gibt weltbekannt. Ja, Volker Pispers und, ne, weiß Bescheid. Nee, Pispers Volkes, ja. Pispers Volkers, genau. Ja. Nee, also, Nee. würde mich interessieren, wie das weitergeht, aber ich bezweifle, dass sie das, also das, nee, die werden das garantiert nicht, also vorm Neujahr sowieso, vor Weihnachten sowieso nicht und vorm Neujahr, nein. Nein, nein, nein. Wobei ich weiterhin automatische Sanktionen für Schuldensünder irgendwie. Das ist absolut, das ist so unglaublich Also lächerlich. ein Staat wird sanktioniert dafür, dass er mehr Schulden macht, ja, Damit er noch als mehr er Schulden darf, hat, ja, viel Spaß und beim muss dafür Zurückzahlen. dann noch mehr Geld zahlen, weil er zu viele Schulden gemacht hat, ja. Und das geht dann so weiter. Und das geht so weiter, weil automatische Sanktionen werden es wird immer mehr sanktioniert, ja, Das wäre ein Teufelskreis, da würde Griechenland niemals mehr rauskommen, ja. Da bräuchte man noch höhere Kredite und müsste dafür den Schuldenschirm noch weiter aufstocken, ja. Ja. Weil die automatischen Sanktionen sollen ja als Schuldenbremsen fungieren, ja. Aber Es ist halt allein irgendwie blödsinnig, dieses ja. Aber System. die Frage ist, wie will man sonst dagegen vorgehen, Ja, ja? aber ich sehe den Fehler da schon im System der Europäischen Union, dass du sagst, naja, diejenigen, die jetzt darüber entscheiden sollen, ob jemand später automatisch Sanktionen zahlt oder ob Sanktionen zahlt, mit Sanktionen belegt wird, dass die, die eventuell später selber Schulden haben werden. Das ist dieses Ja. Prinzip, dass potenzielle oder zukünftige Sünden. Potenzielle Schuldner Nee, bestimmen über jetzige genau, Sünder. Genau, Sünden. Sünder waren So. das. Und da, natürlich wird man sagen, nein, wir sind dagegen, weil du nicht absehen kannst, ob du in 2, 3, 4, 5 Monaten nicht selber zu den Schuldnern gehörst. Und das käme ja dem gleich, dass du dein eigenes Grab schaufelst. Ja. Und die natürlich auch im Interesse ihrer eigenen Nationen handeln, sagen, nee, es ist Sanktionen, nicht mit uns, weil das könnte uns ja genauso in einem halben Jahr treffen, ja. Und das, genau, und deswegen denke ich, also da blockiert sich das Gremium selbst. Ja. Die Frage ist halt, du musst ja irgendeine Schuldenbremse schaffen. Wie würdest du, welche Mittel stehen denn noch zur Verfügung, ja? Also Willst eine du dann in komplette die. Zahlungsunfähigkeit, Nee, ja, Frage ist. wenn die eintritt, das hilft auch nicht weiter, das muss man echt dazu Ja. sagen. Aber auch, dass man sich in der EU gegenseitig und unendlich lange also gegenfinanziert, das kann es auch nicht sein. Und ich fand auch Nee. die Idee mit den Eurobonds einfach nur blöd. Und gut, das Beste war ja immer noch, ja, die Griechen einfach zurück zur Drachen zurückkehren. Das hat doch damals auch geklappt. Ja, Ja, gab es deswegen auch mal. auf dieser glorreichen Zeit haben sie aufgebaut. Ja, Ja, genau. deswegen kam ja Deswegen, alles Schlimme kam ja erst mit dem Euro, ja. hatten die ja keinen Grund, die Zahlen zu fälschen. Ja, die haben sie runtergeschraubt, damit man keinen Neid aufkommen lässt. Und sie dann anstatt Deutschland in der EU anprangert. Ja, das wäre ja schlimm gewesen. Ja. Ah. Aber es ist nicht gut. Die letzte halbe Stunde. Wollen wir langsam ein Ende machen? Es ist 1:40 senden wir jetzt. Knapp 2 Stunden. Ich bin etwas müde. Ja, ich arbeite jetzt 8 Tage in Folge und hab noch 6 Tage vor mir, die ich noch durcharbeiten muss. Dann schließen wir das mit dem Punkt, dass automatische Sanktionen bei Wirtschaft, Schuldensünden ne, keinen Sinn machen. ist absolut sinnlos ist. Das ist ein Teufelskreis. Und lassen das Wort sinnlos stellvertretend für den Podcast und für die Politik unseres Globus und der EU bestehen. Ja, wir bedanken uns recht herzlich Und bei allen entlassen euch für Zuhörern letztes Mal und ins Wochenende. ins Wochenende. Das war Seminaren, die Seminaren Folge 1, Die ja, beste, erste Folge, die es jemals gab. ja, und auch die einzige Genau. mit dem süßen Herrn, mit dem süßen Christian. Und dem genauso süßen Konrad, das bin ich. Ja, auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.